Spitze, wie brutal diese Hip-Hop-CDs immer enden. Weil das müssten nämlich eigentlich Platten sein. Das dürfen keine CDs sein, das müssen Vinyls sein. Echt? Dass man die schön dann runterblendet. Und ich, das ist so Hip-Hop-Gesetz, ja. Das ist Hip-Hop-Gesetz. Das ist Material-Credibility. So machen wir hier mal heute den hessischen Übergang. Nein, mein Sohn, das ist kein Außerirdischer, das ist ein Berliner. Ich lass zum Angriff aus einem anderen Universum. Ich lass zum Angriff aus einem anderen Universum. Es gibt viel zu viel. Viel zu schlechte Popmusik und viel zu viel dummen Hip-Hop, von dem ich's kotzen krieg. Auch die Metal-Freaks mit ihren langen Haaren und die Zappel-Queen Britney Spears will ich nicht länger ertragen. Nun komm ich nun, um euch von schlechter Musik zu befreien. Kauft mein Tape, werdet glücklich, ey, ihr werdet's nicht bereuen. Sunshine, everyday, schmeiß mal die Lautsprecher an, dann zeig ich dir, dass da auch was Tolles rauskommen kann. Ey, und glaub mir, sie werden immer glücklich sein und sich mit dir einen runden, schönen, cooler Keks freuen. Ja, ja, Mama, bitte, sing doch mal mit. Nö, ist doch viel schöner so. Ich blas zum Angriff aus einem anderen Universum. Jump, jump, jump! Angriff aus einem anderen Universum. So, mein Kleiner, und jetzt geh schön schlafen und üb noch ein wenig singen, nicht? Ja, Mama, you drive me crazy. Nein, so habe ich das doch nicht gemeint. Ach, weißt du was? Vergiss es einfach. Scheißkind. So sieht das aus. Das war ein SDP. Ah. Oh, you torture! Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, wir müssen jetzt erstmal den Toten ehren. Ansonsten müsstet ihr mal, ihr wisst ja, was heute passiert, oder? Ja, Hausaufgaben, die habt ihr wunderbar gelöst. Dreimal Hausaufgabenlösung, nämlich so föhnmäßig Songs übersetzen. Hauptsache, ich hab die CD eingepackt. Na, ich krieg noch mal. Habt ihr jedenfalls prima gemacht. Ich hab mal wie Bolle gefreut. Ja, und hab die übersetzten Songs dabei. Das war die eine Hausaufgabe. Die andere war ja, nachdem in der letzten Sendung recht unvorbereitet wir hier chorisch agiert haben und ihr wunderbar gesungen habt, hab ich gesagt, das machen wir doch heute nochmal richtig. Und dass man den Text hat, habe ich ihn ins Netz gestellt. Er steht jetzt bei mir auf der Seite, kuttner.de. Und da muss man auf Forum klicken. Und dann heißt es ganz oben, Achtung, Songtexte. Und da stehen dann sowohl Lonely Skinhead Song drin. Niemand mag mich, drum steh ich hier allein. Niemand mag mich, ich kann das. Und Ost und West, das hat für uns nie gezählt. Wir wollten nur glücklich sein. Christian Anders, Die Mauer. Die beiden Songs müssen heute noch gesungen werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn jetzt vielleicht Chorleiter, Musiklehrer, Bandleader, Dirigatsstudenten zuhören, wobei ich weiß ja, wenn man sich jetzt mal auf Fachkräfte orientiert, zum Beispiel einen Theologen, dann muss man 10 Stunden am Stück Sendung machen, bis mal ein Theologe anruft. Also, Musiklehrer, Chorleiter, Musik, also so Dirigierstudenten, Bandleader. Das hier ist quasi eure Telefonnummer. Ich brauche euch nachher. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Und der Rest, der sich für musikalisch hält, der gerne mal singen wollte, www.kuttner.de, da auf Forum klicken und da oben unter Songtexte stehen die Songtexte, die wir dann nachher hier singen werden. Aber als erstes muss ich mal eines großen Toten gedenken, den wieder mal keiner kennt, aber ein Spitzentyp, Hazel Atkins, mit 65, 67 vor einer Woche oder 10 Tagen gestorben, und vielleicht der ein oder andere längere Zeit regelmäßig Sprechfunkhörer kennt vielleicht diesen Song hier, den man jetzt spielen muss. Hazel Atkins, ein Typ, der quasi alle Instrumente alles alleine gemacht hat, so mit Teufelsgeige, Dings da, Gitarre, Bonbon, Schallaralala, Schlagzeug, Wumm, alles selber gemacht und spitzen Songs geschrieben, unter anderem den hier. Come on, come on, baby, come on and talk to me. Come on, come on, come on, baby, come on and walk with me. Take me by my little hand, hold me all so tight. Come on, come on, come on, baby, come on and walk with me. Well, I told your mama, told your papa too, just exactly what I'm gonna do. Come on, pretty baby, walk and talk to me. Tot. Scheiße. So. Und hier anrufmäßig sieht's aber auch total stulle aus. Hallo, wer bist denn du? Klingt ohne wie Musiklehrer. Hallo? Ach, zu spät, zu langsam, zu lahm. Hallo? Hallo? Ey. Kinder, ist hier eine andere Anrufsendung? Das wird so nicht. Vor allem, wenn ihr anruft, aber nicht da. Hallo? Na, das, hallo, bist du Musiklehrer? Oh, ein Uffleger. Hallo, wer ist denn da? Ja, hallo, hallo, hallo. Ja, wer bist denn du? Ja, Christian. Bist du Musiklehrer? Nee. Hast du Musiklehrer? Kennst du Musiklehrer? Kannst du nicht mal alarmieren und sagen, der soll hier anrufen? Dass wir mal ein bisschen qualifiziertere Singerei zustande kriegen, als wenn ich hier dirigiere? Lieber nicht. Wieso denn nicht? Weil ich den nicht leiden kann, mein Musiklehrer. So. Kennst du nicht einen, der einen Musiklehrer hat, den man leiden kann? Nee, leider nicht. Du musst doch einen Kumpel haben, der einen Musiklehrer hat, den man leiden kann. Ihr habt doch okay Musiklehrer. Die können doch nicht alle stulle sein. Naja, Mensch. Was heißt naja, Mensch? Ja, na gut, hast recht. Warum rufst du jetzt an? Warum ich anrufe? Ja! Ich habe eine Frage an dich. Oh, eine Frage. Ja. Na, Frage. Frage ja, ist also keine Klage. Es gab mal so, du hast mal ein Lied gespielt, ja? Nein, ich habe mal ein Lied gespielt. Doch, so mehr. Nein! Und zwar von einem Sarah Genio oder so in der Richtung. Von wem? Weiberkleier hieß das Lied, glaube ich. Was Kannst hieß du dich erinnern? Nee. Ach, Weilerkraja. Ja, richtig. Weilerkraja, Weilerkraja. Jawohl. Ah, ein Spitzensong, oder? Wie heißt denn der Interpret von diesem Lied? Ach, weiß ich nicht. DJ Serginho oder irgendwie so ähnlich. Das hat, ja, gut. Das macht, das hat, da hast du jetzt irgendwie... Pff, Also kann man praktisch gar nicht. Also das macht doch nichts. Das ist kein Unterschied, ob der so heißt oder ob er anders heißt, wenn du verstehst, was ich meine. Das Lied ist sowieso gut, egal wie der natürlich heißt. Natürlich ist das Lied gut. So sieht das aus. So sieht das aus. Außerdem, ich meine, du kriegst jetzt sowieso nie im Laden gekauft. Bei WOM nicht und bei Saturn nicht und ja, schade ist das, weil das Lied ist total geil. Ja, ich weiß. Vielleicht kann man das immer sehen. Ist 1A. Jawohl. Ein Spitzensong, oder? Oh, ohne Ende. Vielleicht können wir den nochmal singen. Brasilianischer Prolo, Techno. Gibt's aber auch in 3 oder 5 Versionen. Von den Typen von unterschiedlichen Menschen. Ja, ich weiß, sie sehen auch rauszukriegen. Die nennen sie mal so, mal so. Weiterkleier, Weiterkleier! Weiterkleier, Weiterkleier! Spitze, oder? Ja, aber ohne Ende. Hast du so ein Flatrate-Internet-Dings dann, schnellen Internetzugang? Nee, eben Modem, dummerweise. Na, Funky Tomorrow musst du mal einnehmen. Da findest du so diesen Kram. Ich danke dir. Du weißt ja überhaupt nicht, wie Funky Tomorrow geschrieben wird. Ja, ich gebe irgendwann mal ein. Jetzt schreib dir den Duft. Hast du was zu schreiben da? Ich nehme die Sendung immer auf. Ich habe das nachher schön. Kann ich mir das nochmal anhören? Funky. Ja, danke. Leerschritt D-O, Leerschritt M-O-R-R-O. Ja, danke. Dann irgendwie bei Google eingeben, Funky Tomorrow, und dann kommst du auf eine Seite, da stehen 5 oder 6 CDs mit so einem Kram. Tschüss! Ja, tschüss, danke. Cuidado que a cuca te pega. Pega daqui, pega de lá. Das wollte ich da jetzt ja nicht spielen. Mann, ey, bin ja schon wieder aus dem Konzept, habt ihr mich gebracht. Wie soll denn so eine Sendung Gestalt annehmen, richtig sich organisch formen? Wenn jemand dazwischen quatscht, Fragen habt und mich aus dem Konzept bringt. Wo sind die Musiklehrer geblieben jetzt hier? Hallo, Musiklehrer. Jetzt stellt euch mal nicht so an. Das ist echt den ganzen Tag die Schüler. Ja, komm doch mal nach vorne. Jetzt sing doch mal. Oder jetzt erklär uns mal, warum die Beatles oder Mozart so toll sind. Aber wenn sie selber mal, hey, Musiklehrer, Heft raus, Klassenarbeit, jetzt mal alle hier nach vorne. Dann passiert nichts, oder? Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, das ist jetzt die Nummer hier für Musiklehrer. Hallo, bist du Musiklehrer? Hallo? Hallo? Hallo, Kuttner. Du bist auch kein Musiklehrer. Nee, aber ich werde dich fehlt von einem Musiklehrer. Ja, na klar, aber du hast ja davon. Na, ist doch klar, wenn du da im Stimmbruch brichst, dann bist du doch ein schönes Opfer für Musiklehrer. Na, und wie? Aber ich brauche doch mal Musiklehrer. Hast du einen coolen Musiklehrer? Naja, manchmal. Ruf den mal an und sag mal, der soll hier anrufen. Naja, findest du die Nummer für mich raus? Meine? 7097? Nein, deine. Seine? Na, wie denn? Na, sag mal, du stell dich jetzt nicht so blöde an. Ja, du bist ja berühmt, die hat doch jeder die Nummer. Na, ich weiß ja, ich kenn den doch ja nicht, du kennst ihn da aber. Rufst du irgendjemanden an, der irgendeinen anruft und der hat dann die Nummer vom Musiklehrer? Mann, sag ach, der mal. Der ruft doch bei dir an. Natürlich! Weil der weiß, dass ich auf seiner Seite bin. Ach so. Ja. Ach, der ist doch so altmodisch, hat er ja keine. Was? Der ist doch so altmodisch, der hat doch gar keine Seite. Mann, nicht auf seiner Internetseite. Was findet denn? Na, moralisch, wenn hier die Barrikade ist und da drüben stehst du, dann steh auf der anderen Seite Icke und dein Musiklehrer, verstehst du? Ach so. Ja, oh, also Seite, Seite. Was? Du bist gegen mich. Na ja, zur Not, wenn es sein muss, bin ich gegen dich. Oh, aber der hat keinen Fritz. Naja, macht nichts, das bringen wir dem schon bei. Ach so. Ah. Da wollen wir trotzdem noch ein bisschen quatschen? Nee, ich muss jetzt erstmal eine Musik spielen, dass ich wieder gute Laune kriege. Da müssen wir ganz langsam, willst du denn hier singen? Was wolltest du denn jetzt singen eigentlich? Ich wollte einfach mit dir quatschen und wieder ein paar gute Lieder vorschlagen, so wie letzte Sendung. Wann hast du mir da vorgeschlagen? Na, hier mit Niemand mag mich. Naja, das hab ich doch. Hab ich doch gespielt, spiel ich doch heute wieder. Naja. Das wird doch heute gesungen, Naja. Aber alle müssen da mitsingen. Na und wie? Ja, aber ich dachte, dass man eine Musiklehre hat, dass man jetzt so ein bisschen besser strukturieren kann. Dass man vielleicht einen Kanon draus macht. Sind wir doch 1A. Oder du spielst einfach Musiklehrer. Naja, na, spiele ich ja hier jede Sendung. Naja, machst du doch perfekt. Ja, na, nee, nur dass ich keine Ahnung davon habe. Ah. Passt schon. Na gut, ich danke dir erstmal für deinen Anruf und muss jetzt mal versuchen, gute Laune zu kriegen, okay? Gut, der macht das. Rat mal womit? Mit dem Lied. Ja, rat mal mit welchem? Bestimmt mit dem, was du gerade eben schon gespielt hast. Nein! Oh, denn mit Niemand mag mich? Nein! Oh. Du passt überhaupt nicht auf? Doch. Die letzten zwei Sendungen ist das meine gute die Melodie meiner guten Laune. Ach, die ganz am Anfang immer spielt. Hast welche denn? Auch am Anfang gespielt. Welche denn? Oh, mit, oh. Ich hab jetzt den Titel. Welche Zeit, denn? Welche denn? Ich denke, du hörst immer genau zu. Welche denn? Ja. Welche ja, denn? Welche? Komm mal nach vorne hier an die Tafel. Welche denn? Welche denn? Na, du sag mal. Na, welche denn? Na, dann gib mir mal hier dein Notenheftchen. Mein lieber Scholli. Nicht ja, versetzt, nicht Sex, versetzt. War? Zurück in die vierte Klasse. Oh, war ja. Genau. Tschüss. Ah. Ah. Wenn man Französisch könnte, könnte man mit dir. Ja. Chansons coupées de cire, poupées de son. Suis-je meilleur, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisé en mille éclats de voix. Chansons poupées de cire, poupées de son. Elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons. Lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisé en mille éclats de voix. Sale parfois, je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son. Soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de son. Kinder, ich muss sagen, er hat sich noch nicht so richtig dicke eingestellt bei mir, die gute Laune. Tut mir leid, wir müssen noch ein bisschen weitermachen. Ich würde nur mal sagen, wir wollen ja heute mal wieder mal singen. Immer niemand mag mich. Und und dazu müsst ihr hier www.kuttner.de gehen und dann Forum anklicken, da stehen die Texte. Das ihr dann vor am besten ausdrucken, dann habt ihr es schön in der Hand, dann könnt ihr wie die Schöneberger Sängerknaben, könnt ihr dann dastehen und nachher prima singen. Voraussetzung, nein, nicht Voraussetzung, aber schön wäre natürlich, wenn vielleicht in der Zwischenzeit sich ein Musiklehrer, ein Chorleiter, ein Dirigierstudent erbarmen könnte, hier vielleicht mal anzurufen, sich die Nummer zu merken. Jetzt sagen wir mal, wir fangen damit, wenn dann irgendwie nach Nachrichten an, also so ab 35, 40. Vorher wird sich hier mit dem Singen sowieso nicht, aber liebe Musiklehrer, liebe Chorleiter, liebe Bandleader, liebe Musikstudenten, das ist hier die Nummer, die ihr euch merken solltet. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Merken solltet und dann nach dem Fritz-Kurzinfo anrufen sollen. Ich versuche mal noch ein bisschen weiter gute Laune herzustellen. Chanson, poupée de cire, poupée de sang. Suis-je meilleur? parler, qu'à chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, les énormes éclats de voix. Autour de moi, j'entends rire des poupées du chiffon. Celles qui dansent sur mes chansons, poupées du cire, poupées du son. Elles se laissent se dire pour un oui ou un non. L'amour n'est pas que dans les chansons. Sont un miroir dans lesquels chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, les énormes un éclat de voix. Sans raison, sans y connaître des garçons. Je suis qu'une poupée de cire, une poupée de son. Sous le soleil et mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons. Poupée de cire, poupée de son. Sans craindre à la chaleur des garçons. Poupée de cire, poupée de son. Kinder, ich habe ja, das waren die Aeronauten. Toll, oder? Die tollen Aeronauten. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Toni. Du bist ja auch kein Musiklehrer. Mensch. Ich hatte sag mal, die Musiklehrer sind aber auch ein zähes Pack, oder? Ja, ich habe schon Verbindungen. Du hast, ach echt? Und was sagt dann? Ja, der schämt sich. Der ist gerade beim Streiken. Beim Streiken? Na klar. Was, wieso streikt denn der? Na, bei uns in Sachsen streiken doch alle. Die Lehrer. Naja, der ist jetzt nicht hier im Schuldienst. Ach, sondern ja. Sag mal, du müsstest an sein bürgerschaftliches Engagement appellieren. Naja. Ich glaube, das verhält er nicht so viel. Wie bitte? Ich glaub, der hält von seinem Bürgerschaft. Der soll entlassen werden. Der soll Berufsverbot kriegen. Den sollen sie rausschmeißen. Der soll dann nach drüben gehen. Oder? Findest du nicht? Also ja. Sag mal. Sich da auf seinem Lehrersein ausruhen und dann, wenn mal Not am Mann ist. Mann, ich bin ja hier nicht das sächsische Bildungsministerium. Mit mir muss er doch nicht rumstreiken. Tja. Also sag ihm das nochmal. Vielleicht kannst du ihm das mal ausrichten. Kannst du sagen, na, Sie sind aber ein feiner Herr Musiklehrer. Schämen sollen Sie sich was. Entlassen sollen Sie werden. Sag ihm das mal ruhig von mir. Sag ich ihn von Kuttner. Ja, natürlich. Also auf meine Solidarität kann er sich nicht rechnen. Ich führe gleich mal ein Interview. Weswegen streiken die? Gegen wen streiken die? Keine Ahnung. Sag mal, du musst doch wissen, warum dein Musiklehrer streikt. Dass man, wenn man mal ein paar Tage frei hat, dass man wieder mal einen Vorwand schaffen kann, dass sie streiken. Ach, geile Gehaltskürzung, weniger Urlaubstage. Für ihr Gehaltskürzung streiken die? Na, lässt doch mal einsehen. Ja. Die streiken für ihr Gehaltskürzung? Nee, gegen. Ach, gegen? Ja. Na wieso, wenn er hier nicht mal nachts mal anrufen kann, dann hört ihm die halt aber richtig bis über beide Ohren gekürzt, finde ich. Findest du nicht? Naja, ich meine, es ist ja, ich gehe nicht mehr zur Schule. Warum nicht? Das sind alte Verbindungen, die ich aufbaue. Ach so. Naja, ja. Sag mal, das ist aber echt keine Entschuldigung hier mit Streiken nicht anrufen. Der soll sich schämen. Oh, soll der sich schämen. Der soll sich in die Ecke stellen und schämen. Und einen roten Kopf kriegen, oder? Mann, ja. Doch. Mit wat für Leuten man hier zu tun hat? Na Gott sei Dank, ich ja nicht, aber du. Ist das quasi ein Freund von dir? Nee, das war ein ehemaliger Musiklehrer oder Musiklehrerin. Ja. Aha. Genau. Naja, die hat ihre Ehemaligkeit aber auch verdient, du. Mein lieber Scholli. Gut, naja, ich danke dir aber trotzdem für dein Bemühen. Jo. Ja, danke. Wo hast du aus Sachsen angerufen? Wo denn aus Sachsen? Na, hier von letztes Mal hier, Toni 17. Toni 17? Richtig. Ja, aber von wo denn? Löbau. Löbau. Ja. Kennst du nicht hier? Das ist ja auch so eine Sachsenhymne eigentlich. Nicht sagen Sachsenhymne, die streiken gerade die Musiker. Kennst du nicht? Nee, kenn ich nicht. Oh. Wie oft muss ich denn einen Song spielen, dass man ihn kennt? Guten Morgen, lieber Ofen, wir frieren so sehr. Den könnten wir, den müssen wir auch mal singen, finde ich. Ja, genau. Außerdem muss ja mal gecovert werden. Und zwar richtig so ein bisschen punkmäßig. Darum brenne lieber Ofen, dann frieren wir nicht mehr. Ich hab keine Kohle. Genau, Kohlen haben wir alle nicht, oder? Richtig. Genau, so sieht es aus. So, dann danke ich dir mal für deinen Anruf. Alles klar. Alles klar. Okay, nur klar. Tschüssi. Ciao. So, Mann. Ey, Musiklehrer, jedenfalls hier nicht sächsische Musiklehrer. Ihr streikt nicht, euch wurde die halt nicht gekürzt. Und wenn ihr hier nicht anruft, dann wird es euch aber doch gekürzt. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, das wollte ich jetzt mal sagen. Letzte Woche, ihr habt's ja Hausaufgaben, nämlich so, ach man, habe ich die eigentlich dabei? Habe ich nicht dabei. Ah, so ein Mist. Föhnmäßig. So, oder habe ich die doch dabei? Wir kicken hier in meinem Archiv. Mal kicken, was hier das Archiv sagt. Nee, scheiße, nicht dabei. Ah, ist das ein Ärger. Ah, Gott, verdammt, ich so ein föhnmäßig einen Song nehmen und die Übersetzung mit einsingen oder einsprechen. Also praktisch einen Song, einen schönen klassischer Song mit Untertiteln. Und ich bedanke mich jetzt schon aufs Herzlichste bei Adrian Winkler, bei Georg und bei Jan, die mir drei übersetzte Songs geschrieben haben. Und wir hören jetzt vielleicht gleich mal den ersten, den von Georg, Susan Vegas, Tom Steiner übersetzt. Der hat's relativ clever angestellt. Er hat sich einen tendenziell eher langsamen Song genommen, weil ihm natürlich eher die Möglichkeit gibt, den Text einzusprechen. Die beiden anderen sind als alte Punk-Fans, tendenzielle Punk-Fans, mussten natürlich wie Hölle schnell sprechen. Hier aber erstmal, und das finde ich schön, und das wäre auch wieder eine Hausaufgabe fürs nächste Mal. Kinder, nehmt euch an denen ein Beispiel. Adrian Winkler, Georg und Jan sollen euer leuchtendes Vorbild sein. Wir hören jetzt erstmal Georgs Version von Susan Vegas, Tom Steiner übersetzt. Hier kommt Georg. Ich sitze morgen in deiner Ecke. Ich warte an der Theke, dass der Mann mir den Kaffee einschenkt. Er füllt nur halb voll. Bevor ich mich beschweren kann, blickt er aus dem Fenster auf jemanden, der reinkommt. It is always nice to see you, immer froh, dich zu sehen, sagt der Mann hinter der Ecke. Zu der Frau, die hier reingekommen ist. Sie schüttelt ihren Regenschirm. Ich stehe woanders hin, als sie sich küssen zur Begrüßung. Ich tue so, als sehe sie nicht. Stattdessen schenke ich die Milch ein. Ich schlage die Zeitung auf. Da ist eine Geschichte über einen Schauspieler. Er starb, als er trank. Von ihm hatte ich noch nie gehört. Und ich blätterte weiter zum Horoskop und suche die Comics. Und als ich das Gefühl habe, mich beobachtet jemand. Und daher habe ich meinen Kopf. Da steht eine Frau draußen und schaut herein. Sieht sie mich? Nein, sie sieht mich nicht. Bestimmt nicht, denn sie sieht nur ihr Spiegelbild. Und ich versuche nicht zu merken, dass sie ihren Rock trägt. Und während sie ihre Strümpfe zurechtzieht, wird ihr Haar nass. Ach, dieser Regen. Er wird nicht aufhören. Heute, morgen, während ich auf die Glocken der Kathedrale lauschte. Ich denke an deine Stimme. Und an das Mitternachtspicknick. Es war einmal, bevor der Regen begann. Ich trinke meinen Kaffee auf, zur Zeit den Zug zu erwischen. Ja, Georg, Spitze, 1a, nehmt euch ein Beispiel dran, wer ähnlichen Ehrgeiz hätte oder ähnliche Begabung hätte, nehmt auch einen schönen Song, der euch gefällt, von dem ihr denkt, ein wichtiger Text, und sprecht den Text darüber, vielleicht eine Spur rhythmisch angepasster, von der Stimme her ein bisschen näher am Song-Original dran, aber das sind die ersten Versuche, großartig, das war Georg, und jetzt ist Zeit für, oder sagen wir mal, Marzahn, Marzahn! Wenn Fritz in Marzahn, dann 102,6. Fritz Info. Um 22.34 Uhr, das Wetter in der Nacht lockert es auf. Stellenweise kann es Bodenfrost geben bei 7 bis 2 Grad. Morgen wird es wechselhaft mit vielen Wolken und etwas Sonne sowie Regen bei maximal 14 bis 17 Grad. Und jetzt die Meldung mit Mario Bartsch. In Deutschland bleibt das Flugverbot gegen die türkische Charterfluggesellschaft ONU Air vorerst bestehen. Nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums hat ONU Air aber ein Sofortprogramm angekündigt. Damit sollen die Sicherheitsmängel behoben werden. Bundeskanzler Schröder hat in Tschechien das ehemalige Konzentrationslager Theresienstadt besucht. Gemeinsam mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Paroubek gedachte er der Opfer des Nazi-Regimes. Das Lager war vor 60 Jahren befreit worden. Das Landgericht Potsdam hat zwei Ärzte der Landesklinik Brandenburg an der Havel zu Bewährungsstrafen von 9 Monaten verurteilt. Sie hatten einem Sexualstraftäter 1998 Ausgang gewährt. Daraufhin hatte dieser unter anderem 2 Morde begangen. Der in Afghanistan entführten italienischen Geisel geht es gut, das sagte der italienische Außenminister Fini. Die Entführer hätten Kontakt zu den afghanischen Behörden aufgenommen. Zu einer möglichen Lösegeldforderung wollte sich Fini nicht äußern. Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga der Frauen hat Turbine Potsdam zu Hause gegen Bayern München verloren. Die Partie endete 3:4. Und in der Basketball-Bundesliga hat Alba Berlin im zweiten Viertelfinal-Playoff um die deutsche Meisterschaft in Ludwigsburg 88:80 gewonnen. Der Verkehr auf Fritz mit keinen aktuellen Meldungen. Ich wünsche eine gute Fahrt. Fritz präsentiert Paul van Dyk und Westbam Berlin Masters. Kommenden Samstag ab 21 Uhr in der Arena Berlin Treptow. Mehr Infos fritz.de und im Radio dreiste Musik. Fritz. Stimmt irgendwie Fritz. Mit der dreisten Musik, würde ich jetzt an der Stelle mal sagen. Monk or egg roll. partout à la fois, brisé en mille éclats de voix. Nur ratet mal, wie dieses Lied hier hieß. Sag nicht, das waren aber Dubstar featuring Sascha Distel, auch einer der großen Chansonniers. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ich bin ja fast geneigt, hier erstmal die Hausaufgaben abzuarbeiten, oder? Drei Angebote gab's. Wir haben ja eben Georg gehört mit Susan Vegas. Tom Steiner, nicht schlecht, oder? Nicht schlecht, nicht schlecht. Hallo? Ja, ein wunderschöner Abend. Wie hat denn dir das gefallen jetzt mit Georg? Boah, war schon ganz cool. Boah, ja, war schon ganz cool. Warum hast denn du nicht in das gemacht? Hausaufgaben sind für alle da. Ja. Du denkst, das ist hier so eine totale Konsumsendung, wo man sich so breitärschig hinfletzt, zuhört und immer nach Gelegenheit sucht, mit der Hand seinen Schenkel zu bearbeiten und sich vor Lachen einzupullern. Nö. So ist es nicht. Na, ich bin Musiklehrer. Echt? Na, jedenfalls bringe ich hier Gitarre spielen bei. Also E-Gitarre. Und hast du eine E-Gitarre dabei? Vielleicht könntest du mal kurz mal gleich. Ja, die ist im Proberaum. Oh nee. Dann bist du aber kein Vollblutmusiker. Ein Vollblutmusiker, der hat doch 4, 5 so Stratocaster an der Wand zu hängen. Und nicht nur eine Gitarre, die im Proberaum ist. Ich habe ja nicht nur eine Gitarre, aber die sind halt alle im Proberaum, weil wir damit experimentieren und ich das für den Unterricht auch brauche. Naja, jetzt wollten wir hier mal experimentieren. Könntest du denn einen Chor leiten? Eher nicht. Wie weit ist denn dein Proberaum weg? Na, ungefähr 9 Kilometer. Na, das ist doch kein Problem. Da bist du in einer Viertelstunde wieder da. Dann holst du mal deine Gitarre? Und dann könntest du nämlich mal hier mit E-Gitarre, finde ich, das wär auch spitze, wenn du, sagen wir mal, mit E-Gitarre Franz Gall begleiten würdest. Dann würde ich die hier schön einlegen. Verstehst du, wie ich meine? Und dann könnten wir mal richtig so telefonmäßig Live-Begleitung, Franz Gall, falsch. Der Song hier ist es. Oh, der hier. Dann könntest du quasi live... Scheiße, wo bin ich denn hier? Alles die falsche CD. Könntest du die live begleiten? Das wäre doch super, oder? Ja, aber Kuttner, ich fahre jetzt neben Proberaum. Na, was heißt denn, ich fahre jetzt neben Proberaum? Guck mal, ich bin extra von Berlin hier nach Babelsberg gefahren. Und du hast so hoch. Und das ist 35 Kilometer. Ja, komm. Was heißt denn, ja, komm? Das ist 35 Kilometer. Aber du warst jetzt hier in Senftenberg, da war ich dabei beim Videoschnipsel vorhin. Na, siehst du, da bin ich extra hingefahren. Naja, kannst dir vorstellen, wie weit weg das war. Hast du auch Geld gekriegt. Naja, aber hier kriegst du Ruhm und Ehre. Ey, was los? Ey, da kriegst du doch, ich meine, irgendwie musst du dich doch ernähren, so, da brauchst du auch Geld für. Naja, aber Ruhm und Ehre helfen erstmal weiter, das befördert die Ernährung, glaub mir. Meinst du nicht? Du hast doch genug Ruhm und Ehre. Oh, stell dir mal vor, das auf einer E-Gitarre begleitet wäre doch super. Na, das wird nicht mit uns, wa? Naja, ich halte jetzt nicht so richtig den Plan, was du für Vorstellungen hast. Entweder suche ich einen Chorleiter, der dann verbleibend 7-stimmigen Chor schön organisieren könnte. Oder aber, sagen wir mal, einen Elektro-Gitarristen, der den Ehrgeiz hätte, hier Franz Gall mal zu begleiten und ihn ein bisschen aufzupeppen, verstehst du? Ja, ich habe das schon den Ehrgeiz für. Aber ja, aber die Gitarre nicht. Ja, aber Ehrgeiz allein reicht nicht. Ehrgeiz haben ja viele. Ja, ich will aber auch Ruhm und Ehre kriegen. Ja, aber nur Ehrgeiz. Ein bisschen mehr braucht man. Zum Beispiel eine Gitarre oder man muss auf den Kamm blasen können oder singende Säge machen. Aber ich habe noch eine Frage zum Videoschnipselvortrag. Na, frag mal. Am 25.04. Was, von wem war denn das, dieser letzte Ausschnitt? Josef Beuys. Habe ich aber aufs Ausführlichste erklärt, wenn ich mich ja, recht erinnere. Ja, schon ausführlich genau. erklärt, aber ich meine, ich wollte das halt nochmal wissen, ob man sich also die Audiodatei irgendwo runterladen könnte. Na, da muss man mal suchen. Och, naja, gut, na, macht's doch nicht so schwer. Ja, na, man kann, aber ich weiß auch nicht wo. Du hast es doch eben. Ja, ich habe einen Videoausschnitt. Na, den kannst du Habe ich mir nicht runtergeladen. Ey, na, du willst mir was von Ehrgeiz und so und erzählen und... Ja, ich bin da ganz ehrgeizlos. Aber du hast ja Ehrgeiz, ich ja nicht. Na, warum du nicht? Nur weil ich alter Sack bin, weil ich das nicht mehr nötig habe. Ja, aber du könntest weil ich irgendwie zusehe, dass ich jetzt irgendwie so halbwegs über die Runden bis zur Rente komme. Nee, ich finde, die Hörerschaft könnte mal für mich halt tun. Nee, die tut immer was für dich. Das stimmt ja nicht. Ich mache hier seit 12 Jahren feinste Sendungen. Und wenn ich mal einen brauche, der eine E-Gitarre hat, boah, nö, das ist so weit weg, ey, nö. Ja, ey, na komm, du würdest dich umsehen, wenn die Kinder mehr anrufen würde. Stimmt. Da würdest du ja bloß noch da. Ja, da würde ich mich total, da würde ich nur noch super Musik spielen. Ja, genau. Ja, wäre doch super. Ja, da hast du aber keine Ruhm und Ehre mehr. Natürlich. Dann würden alle Leute sagen, oh, ist das geile Musik. Siehst du? Und außerdem würden sie sagen, oh Mann, und wie toll der singen kann dazu. Wie Hazel Atkins, der ja nun leider tot ist. Oh, das fremdentzweckt doch eigentlich die Sendung. Also den Sinn der Sendung, dass da eigentlich Hörer anrufen dann. Wann? Das ist doch eigentlich so ein Mittwoch-Talk hier. Nö, muss nicht sein. Ich kann Sendungen ohne Anrufer machen. Ja, ich kann auch Sendungen machen, ohne dass ich was sage. Ich kann nur Sendungen machen, wo ich keine Musik spiele und ich kann Sendungen machen, wo ich nur Musik spiele. Ja, du kannst jetzt doch mal eine Sendung machen, wo ich einfach mal 3 Stunden mit dir selbst... Ich könnte doch mal eine Sendung machen, wo ich davon ausgehe, dass Leute durchaus mal eine E-Gitarre dabei haben. Du kannst doch mal eine Sendung machen, wo du einfach bis Monologe führst. Klar, kann ich auch. Ich kann nur eine Sendung machen, in der ich Telefonbuch vorlese. Ja, glaubst du nicht, oder? Na, machen wir. Na, jetzt nicht, halt keine Lust zu. Hab den Ehrgeiz nicht. Aber ich kann nur Sendung machen, in der ich irgendwie jede Äußerung von meiner Seite mit Beifall begleitet wird. Siehst du? So, und wenn der Anrufer was sagt, ist nichts, sag mal was. Ich sage mal so, weil das ist übelst unfair. Weil siehst du, jetzt wollen wir mal kicken, ob Beifall kommt. Red mal zu Ende und dann wollen wir mal kicken, ob Beifall kommt. Sag mal was. Naja. Also sag mal was, wo du denkst, da müsste eigentlich Beifall kommen. Naja, dass jetzt zum Beispiel dass ich hier anrufe. Kommt Beifall? Hörst du was? Naja, ein bisschen. Kommt kein Beifall, wa? Aber jetzt stell dir mal vor, zum Beispiel, ich sag irgendwas, und es kann total unwesentlich sein. Ich kann zum Beispiel, zum Beispiel vom Wetter sagen, zum Beispiel, in der Nacht lockert es auf, und ich könnte mir vorstellen, dass er sofort Beifall einsetzt. Zum Beispiel, in der Nacht lockert es auf. Super, oder? Sofort Beifall. Ja, das ist schon, ich meine, klar, ist hart. Aber das ist eben auch einer der wesentlichen Unterschiede. Das ist aber auch das Problem. Verstehst du, was ich meine? Nee, wusst gut, na, ich... Wenn, also, du hast... Ich hab Beifall dabei. Das reicht mir. Das heißt, wenn ich was sage, kann ich immer schön Beifall für mich machen? Du könntest deine E-Gitarre dabei haben. Na, aber wenn du die nicht hast, dann hast du natürlich keine E-Gitarre dabei. Und dann kommt der ganze Beifall bei dir an. Super. Ja, gut, na, richtig, was du sagst. Wie bitte? Du könntest doch der Hörerschaft einfach mal so ein bisschen von dem Herz und ein bisschen von deinen Gefühlen abgeben und auch mal ein bisschen... Ja, mach ich doch. Nee, machst du doch. Doch, ich habe eiskaltes Herz und ich habe schlechte Gefühle und ganz, ganz miese Laune. Teile ich total aus. Was ist doch super, oder? Was mich an dem Videostöpsel-Vortrag gestört hat, fand ich eigentlich, dass du da nicht geraucht hast. Ja, hat mich auch gestört. Weil irgendwie das... Aber das ist eben im Theater ist es eben so. So, da kommen wir jetzt nicht weiter. Eine E-Gitarre hast du nicht? Ja, aber Kutner, ich wollte dir noch was ganz kurz sagen. Sag. Also ich finde, du bist eine Vorbildfunktion für die Jugend. Und ich schätze dich jetzt mal mit deinen 65 Jahren ja. und deinen 60 Jahren, die jetzt schon als Radiomoderator genau. arbeitest, solltest du schon ein bisschen Disziplin und Ehrgeiz bewahren. Ja, Disziplin habe ich ja. Und ich wäre jetzt da stark dafür, dass du bin jetzt zum Beispiel ein bisschen Beifall abgibst. Bin zum Beispiel einer der Diszipliniertesten. Schon kommt Beifall? Aber der gilt natürlich wieder nur mir. Warum? Fies. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, weil ich Beifall bei habe. Du könntest ja mal Elektrogitarren-Tuschs einspielen. Das könnte ich wieder nicht. Aber dazu muss man eben eine Elektrogitarre dabei haben. Ja. Während ich meinen Beifall immer dabei habe. Also man weiß ja nie. Ich hole die Gitarre, wenn du mir versprichst, Beifall zu geben. Naja, wenn du hier anrufst und schön, mit Gitarre begleitest, gibt's Beifall. Aber keine Frage. Ja, ich habe ja noch eine Gitarre hier immer. Ich wusste keine E-Gitarre halt. Na, E-Gitarre muss es sein. E-Gitarre muss es sein. Wir machen ja, wir sind ja hier nicht beim Kirchentag. Ja, aber man kann zum Beispiel Smoke on the Water auch wunderbar da machen. Ja, glaube ich ja. Geht aber nicht um Smoke on the Water, sondern um, Verschisse. Ist da aber keine Musik mehr, die. Jetzt fliegst du auch gleich raus. Du hast ja, also siehst du? Soll ich dir mal zeigen, was das für Musik ist? Zeig. Das ist zum Beispiel, nur um das mal jetzt anklagen, das ist keine Musik, das ist keine Musik, die, das ist keine Musik, die. Ja, denkst du, mein lieber Freund, das ist ja wohl Musik, die. Hört sich das an wie eine Kirchentagsgitarre? Siehst du, ja, reicht nicht nur, reicht nicht nur Ehrgeiz, sondern Fantasie gehört oder zu. So, dann können wir mal die Jugend entscheiden lassen. Hallo, bist du Jugend? Ah, jetzt wird mal hier Jugend gebraucht. Hallo, bist du Jugend? Nein, ich bin nicht Jugend. Aber Scheiße. Ich bin ja ein Unmensch. Hunderte von Musiklehrern verrecken jetzt im Wald und versuchen anzurufen. Bist du ein Musiklehrer? Nein, aber ich pfeife wie alle auf dem letzten Loch. Wieso pfeifen die alle auf dem letzten Loch? Weil das hier so üblich ist, nach der letzten Sendung, in dem Sebastian gepfiffen haben. Denn, die pfeifen immer noch. Die Musiklehrer? Ja, die auch, was? Die im Wald jetzt. Die versuchen seit Stunden anzurufen bei dem Kuttner. Ach so. Und kommen nicht durch. Naja, aber... Das ist mal leicht gesagt, ruft mal an, Musiklehrer. Die genau. Die jetzt im Wald an der alten Eiche, verhungern, erfrieren. Ehrlich? Oder verdursten. Du meinst, ich sollte jetzt mehr durch die Leitung gehen, bis genau. Musik... Das, ja. Das, jeder, der Kuttner hört, muss nämlich erstmal ins Zimmer gehen, sich lang hinlegen, weil ihm das Lachen glatt die Füße weghaut. Na, wollen wir mal nicht hoffen. Na, jetzt nur noch fußlose Musiklehrer? So scheiße. Okay, dann nehme ich das mal als wichtigen Hinweis deinerseits. Ich kann nicht anrufen, die sterben jetzt alle an der alten Eiche. Ah, nein, wir versuchen es mal. Ich hoffe mal, dass wir noch nicht ganz dahin gerafft sind, ja? Ansonsten hören wir alle deine Sendung sehr gerne. Die Musiklehrer? Das Lachen... Nimm ja. Uns die Luft. Was bist du denn für ein Lehrer? Geografie? Ich bin kein Lehrer mehr, ich bin schon Rentner. Ach, echt? Ein fußloser Rentner. Ich danke dir für deinen Anruf. Bis dann, tschüss. Tschüss. So, was ist hier noch? Gibt's hier noch einen Kommentar? Ja, Kuttner. Ja, jetzt warte mal, ich suche mal einen jungen Menschen. Hallo, sag mal, bist du ein junger Mensch? Ja. Wie alt bist du? 19. Sag mal, das ist doch Musik, die einen bewegt als jungen Menschen, oder? Teils, sag ich mal. Oh, ich suche mal einen richtig jungen Menschen. Tut mir leid. Hallo? Bist du ein junger Mensch? Nee, das war wahrscheinlich Musiklehrer. Hallo? Hallo? Hallo, bist du Musiklehrer? Nee, aber ich bin ein junger Mensch. Ja, das ist ja Musik, die junge Menschen bewegt, oder? Sag doch mal ja. Klar. So, hör zu, Senfenbleier. Senfenbleier, hör zu, das ist ein junger Mensch. Wie alt bist du, junger Mensch? 16. Genau, siehst du so aus der Problemgruppe. Ja, aber genau. Der will sich doch bloß einschleimen. Nein, der will sich nie einschleimen. Nein, sondern alle der, wollen nicht bloß lieben. Der weiß auch, dass France Gall echt was ganz Großes ist. Stimmt's? Genau, ich muss ihn doch nicht einschleimen. Der muss sich doch nicht einschleimen. Der hat ja doch ja nicht nötig. Ich mal den Interpreten. Ja, der Interpret ist doch... Ja, der hat doch die Musik stimmt. Hauptsache die Musik stimmt. Ist doch ein Spitzensong, oder? Ja, aber sicher doch. Aber... So, lieber Senftenberger, so sieht es aus. Ja, aber Kuttner, lass mich mal mit einem Musiklehrer reden. Nee, ich schmeiß euch jetzt mal Bäder raus und such mir mal einen Musiklehrer. Ey, schon wieder. Weil bitte mal heute denn. Ach so, naja, aber ich brauch erstmal Musiklehrer. Ja, aber Kuttner. Ja, lass ihn wenigstens drinnen, er ist schon länger drin gewesen. Ach so, naja, dann lass ich dich mal drinnen hier, aber ich such weiter Musiklehrer. Tschüss, Senftenberger. Nö. Nö, doch. Tschüss. So, du hältst jetzt mal die, wie heißt du eigentlich? Max. Max. So, du hältst mal schön die Klappe. Und jetzt such mal, hallo, bist du Musiklehrer? Nee, nicht ganz. Ah, tut mir leid, ich schmeiß jetzt erstmal alle raus, die keine Musiklehrer sind. Und dann kann man ja weiter anrufen. Hallo? Ja? Wer bist denn du? Hör doch auf, Mensch. Ich bin Frau Schmidt. Ja, Frau Schmidt. Frau Schmidt, ich ruf später nochmal zurück, ja? Ich hab's jetzt gerade ganz ehrlich, ich muss aus Haus. Ich muss am 7. meine Sonate spielen. Ja, Frau Schmidt, tut mir gerade sehr leid. Ich kann im Moment nicht. Na, ruf ich später nochmal an. Na schön, rufen Sie später nochmal an, Frau Schmidt. Tschüssikowski, Frau Schmidt, ja? Grüßen Sie Ihren Mann schön. So, hallo, wer bist denn du? Ah, hallo, bist du Musiklehrer? Nee, wa? Ah, Mensch, hallo. Jetzt mal nochmal hier Musiklehrer. Total jetzt so. Hallo, bist du Musiklehrer? Nee, Musiklehrer sind eigentlich weiblich eher, oder? Was bist denn du? Bist du Lungenkranker? Ah, bist du Asthmatiker? Ah, hast schlechte Laune, oder? Ah, du bist tendenziell eher einsilbig, würde ich mal sagen. Kann das sein? Oh, das war zweisilbig. Dann machen wir erstmal Schluss. Ich suche mal immer noch Musiklehrer. Hallo? Hallo? Ja! Wer bist denn du? Ich bin Pseudomusiklehrer. Was heißt ein Pseudomusiklehrer? Na, ich bin insofern Musiklehrer, dass ich dir sagen könnte und auch den anderen Menschen, die deiner wundervollen Sendung lauschen, welche Gruppe das jetzt gewesen ist, die Poupée des Tiere oder wie das auch jetzt heißt. Ich ja, hoffe, das war so. Von wem? Und? Ja, von Vito. Vito, genau, wartet eben. Und sind es hier aber, von wem ist das jetzt? Poupée des Son. Mann, das ist das Original. Ja, das habe ich jetzt auch bei dir gehört. Genau, France Gall ist das. France Gall. Genau, wieder was gelernt. Ich suche mal weiter Musiklehrer, ja? Okay, tschüss, bevor die im Wald erfrieren. Also Musiklehrer, das ist ja die Nummer. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 Max, du bist noch da? Ich bin da dran, ja. Spitze. Hallo? Hallo? Ja, still sein kann ich alleine. Ich meine, glaubt mir zwar keiner, dass ich das kann, aber kann ich. Will ich jetzt aber gerade nicht. Hallo? Hallo? Ja. Hi, hier sind wir. Wer? Hallo, wer ist? Oh, hallo? Sag mal, können Musiklehrer nicht telefonieren? Hallo? Hallo? Hallo? Ah, hallo? Die fehlende Nummer. Ist aber auch keine Musiklehrer. Hallo? Ja, hallo? Mann, sag mal, ist das hier ein Lungensanatorium oder eine lustige Sendung? Hallo, wer bist denn du? Das ist der Kapielski. Mensch, jetzt hör doch mal auf. Hallo? Hallo? Ja? Hier ist der Piotr. Piotr? Ja, ich bin Musiklehrer. Kannst du Russisch? Ich kann Russisch, kein Problem. Kurat. Kannst du wirklich Russisch? Ja, Logo. Kurat. Na, was heißt denn hier Logo? Na, Kurat alleine reicht nicht. Na, Kurat ist Schwanz. Ja, na und weiter? Kannst du noch mehr Russisch? Eigentlich nicht. Naja, siehst du, dann machen wir mal gleich Schluss hier. Hallo? Hallo? Ja. Sind Sie Musiklehrer? Was? Bist du Musiklehrer? Nee. Nein. Ach Mensch, warum bist du denn immer Musiklehrer? Was bist denn du? Ich bin eine Person, die gerade auf der Leinestraße rumlag. Eine einsame Seele. Auf der Leinestraße? Auf der Suche nach dem Strick? Nein, nee, dann eher von fahrenden Zug. Ich bin auf dem U-Bahnhof. Ach so, was machst du denn auf dem U-Bahnhof? Ich komme gerade aus dem Kino. Nee, ja, doch stimmt, aber ich habe halt jemanden nach Hause erhalten. Ja, aber hast du echt total Kummer? Ja, ich habe absoluten Kummer, weil ich habe eine Freundin getroffen, die... Um Gottes Willen! Ja, da geht's mir aber auch immer ganz schlecht, wenn ich eine Freundin treffe. Ja, aber wenn die Freundin irgendwie ziemlich dürre aussieht, um die Rippen irgendwie... Ja, das ist so doof, oder? So irgendwie ja. Mal irgendwie 40 Kilo weniger, dann ist das schon ziemlich scheiße. Ja. Jetzt habe ich irgendwie leichte Depris. Wegen dem Film oder wegen der Freundin? Ja, wegen Waffen wohl. Na, weiß ich auch nicht. Hast du gesagt, ich komme gerade aus dem Kino? Ja, komme ich auch. Aber nee, der Film war nicht so deprimierend, ehrlich, Freunde. Was war denn für ein Film? Himmel reicht der Himmel. Nee, Himmel, Arsch und Zwirn. Nein, entfesselt. Nee. Entfesselt habe ich geguckt, dann... Ja. Aber... Böbeli, Horrorfilm. Ja. Ey, du bist jetzt bestimmt total depressiv, wenn ich jetzt sage, ich suche gerade Musiklehrer. Zumal, hallo? Naja, hat sie wohl erledigt, weil die Leitung ja auch scheiße ist. Hallo? Ach Mensch, halt doch mal auf, hallo? Hallo. Ja, wer bist denn du? Peter. Bist du Musiklehrer? Leider nein. Ach Mensch, nun wart, mach doch mal hallo, später nochmal. Hallo? Ja, Servus Franz. Ja, Mensch, ja, Mensch, Servus Jürgen, hallo? Dabei. Ach Mensch, hallo. Also ist das hallo? Hallo? Ja. Hallo. Sag mal, wie kann man als Musiklehrer noch in der Pubertät sein? Als 16-Jähriger ist man doch noch kein Musiklehrer, oder? Na, weiß nicht, so Frühabschluss oder sowas. Bist du hochbegabt? Nee. Aber ich habe 2 Jahre habe ich Klavier gemacht. Und? Und dann mal ein Klavier im Arsch, nehme ich an. Nee, das hat keinen Spaß mehr gemacht. Also wem? Dem und dir oder dem Klavier? Mir. Bist du ja sicher, dass ihm Klavier Spaß gemacht, meinst du? Oh, du bist Optimist, mein Lieber. Okay, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Ich bin jetzt hier total deprimiert. Ja, mach nur. Ja? Was heißt denn, mache mal? Findest du fetzig, war, dass ich hier deprimiert bin, oder wie? Amüsant. Ich widme mich, ja, amüsant, scheiße, ja, tschüss. Tschüss. So, ich widme mich jetzt hier erstmal der Hausaufgabe. Max, hast du Pech gehabt, jetzt hängst du hier in der Leitung wie ein Idiot. Hängst da und schwankst im Wind, merkst du? Oh, ja, scheiße. Ich meine, wenn du willst, bleib in der Leitung, mir sind ideal. Ja, klar. Ist warm, ist gemütlich? Naja. Ja, super. So, Musiklehrer, ihr könnt euch jetzt mal darauf vorbereiten, dass ihr in 5 Minuten ungefähr hier anrufen könnt. Unter dieser Telefonnummer. Warte, ist das ein Ärger? Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Da muss ich das wieder machen. An der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Alle entlassen dieses Musiklehrerpack, ey. Das taugt doch überhaupt ja nicht. Wenn man mal eben braucht, ist keiner da. So, Hausaufgabe. Letzte Woche war Hausaufgabe, so föhnmäßig einen Song selbst übersetzen, also den Song spielen lassen und die Übersetzung dazu dezent einsprechen, ohne dass es den Song kaputt macht. Das ist ganz so leicht nicht. Nichtsdestotrotz haben sich Georg, den haben wir eben gehört, Adrian Winkler und Jan große Mühe geben. Wir hören jetzt die Version von Jan, All My Friends Are Dead von Turbo Negro, eingesprochen, wie gesagt. Insofern ein bisschen unpraktisch, weil es ein recht schneller Song ist und er dann auch relativ schnell sprechen muss. Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand von euch noch einen anderen Song hätte, den er auch ins Deutsche, von dem er denkt, der wäre wichtig, der muss mal übersetzt werden und versuchen würde, gewissermaßen den Rhythmus des Songs auch zu kriegen und da die Übersetzung drauf und einzusprechen, so ungefähr, wie hier Adrian Winkler mit All My Friends Are Dead von Turbo Negro gemacht hat. Adrian Winkler, Turbo Negro, All My Friends Are Dead. All my friends are dead. Alle meine Freunde. All my friends are dead. Alle meine Freunde. Der Knopf im Kopf. Alle meine Freunde sind tot. Alle meine Freunde sind tot. Alle meine Freunde sind tot. Du erinnerst dich daran. Alle meine Freunde sind tot. Ich mache immer das, was André heute machen würde. Sie zerstörten den Pool und die jagen einen die Nacht über. Hey. Hey. Hey. All meine Träume fliegen. All meine Träume fliegen. Lass ihn in den Himmel. All meine Träume fliegen. Alle meine Freunde sind tot. Alle meine Freunde sind tot. Nicht so neu, stimmt. Ich mache immer das, was André heute machen würde. Und das wird den Pool, die jagen in die Nacht über. Hey. Hey. Hey. Was ist los? Ich mache immer das, was André heute machen würde. Ich sorge mich jeden Tag. Ich sorge mich keinen Tag. Ich sorge mich keinen Tag. Nimm deines Vaters Platz, ja, deines Vaters Platz an meiner Seite. Niemals. Ihr habt versagt, Hoheit. Ich bin ein Jedi, genau wie mein Vater vor mir. Und im Radio. Dreiste Musik. Fritz! Das war eine besonders reiße Musik von Adrian Winkler, All My Friends Are Dead. Das Problem war, technisch nicht ganz so ausgereift. Adrian, hast du wahrscheinlich selber gehört. Außerdem warst du auch eher sehr mulmig. Du hast wahrscheinlich, dass deine Stimme nicht erkannt wurde, weil du die in einem Presserspiel wähntest, durch ein Taschentuch gesprochen. Das ist blöde, weil es ja schon in gewisser Weise doch um Textverständlichkeit gehen soll. Nichtsdestotrotz, wer sich davon animiert sieht, auch mal eine wunderbare Songübersetzung einzusprechen, sollte das unbedingt machen und mir die ganze als MP3 am besten an kuttner@kuttner.de schicken. kuttner@kuttner.de und dann wird's hier gespielt, wie im Verlauf der Sendung noch, So What von Cress von Jan. Hergestellt. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Musiklehrer, an der alten, damit wir endlich mal singen Telefon können. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Mein Magen und steh ich hier allein. Tut mal in Richtung Musiklehrer so gesungen. Wie kann das möglich sein? Dass kein Musiklehrer anruft. Niemand mag mich alleine wirklich. Ohne Musiklehrer? Dass keiner von Ihnen anruft. Stehe und frag mich, wie kann das möglich sein? Dass keiner von Ihnen anruft. Genau, der Song soll nämlich gesungen werden. Und zwar unter musiklehrerischer Aufsicht, unter musiklehrerischem, chorleiterischem, bandleaderischem Dirigat. Also das ist ja die Nummer für den Musiklehrer. Vorher kann praktisch nicht gesungen werden. Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Wer mitsingen will, sollte auf www.kuttner.de, da aufs Forum gehen und unter Achtung Songtexte, Achtung Songtexte, nachschauen. Und da stehen dann sowohl der Lonely Skinhead Song wie Christian Anders, Die Mauer. Max, bist du noch da? Ich bin noch da. Spitze, wunderbar. Manchmal hänge ich tagelang am Telefon herum, wie bitte? Was hältst du davon, wenn wir wieder eine Wette jetzt machen? Warten für eine Wette? Also die Leitungen sind jetzt bestimmt alle voll, oder? Ja, stimmt. Ja, und wetten wir, da ist nicht ein Musiklehrer. Ja, jede Wette bin ich, aber da können wir ja nicht wetten. Wir sind beide der gleichen Meinung. Ach so. Ist das schrecklich, oder? Genau. Ja, ja, na, ich versuch's mal hier weiter. Ja? Ein Kumpel von mir hat gerade eine SMS geschrieben, da stand drin, ja, du Schleimer, du Musiklehrer und so alles. Zu dir? Ja. Na, dann schick dem aber gleich mal eine SMS zurück, du Sportlehrer, du Idiot, also, oder weiß ich was. Was ist denn schlimmer als Musiklehrer eigentlich? Mathelehrer. Nee, Mathe nicht. Nee. Schlimmer als Musiklehrer ist praktisch, du Hortnerin. Oder? Genau, ja, sag ihm bitte. So, ich such mal jetzt hier Musiklehrer. Kannst du denn mitsingen? Hast du denn jetzt den Text vor dir? Jawohl. Kannst du schon mal ansingen? Warte mal kurz, hier ist er. Also von wem denn? Von nein, niemand mag mich. Niemand? Na los, wir beide. Wo ist er denn jetzt? Na, wir sind doch nicht! Mensch, Meier, bist du unkonzentriert? Da hängst du jetzt die ganze Zeit am Telefon rum und dann hast du aber das Entscheidende wieder nicht dabei, den Text. Also hier, okay. 3, 4. Niemand mag mich, drum stehe ich hier allein. Vielleicht, wenn einer noch eine singende Säge hätte, das wäre natürlich auch super als Begleitung, oder? Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Niemand mag mich alleine glücklich. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Jawohl. Ja, aber sag mal, du bist so nicht so ausdrucksstark wie Icke, oder? Ich verausgabe mich da ja völlig. Richtig so kindsgemäßig praktisch. Ja, nicht Übung. Meine offensichtlich ist einfach meine Hemmschwelle eine deutlich geringere. Und außerdem muss ich ja gerade meinem Kumpel noch die SMS schreiben mit dir, mit die, du Hortnerin. Du genau. Hortnerin. Genau, okay, schreib dir mal die SMS, ich suche einen Musiklehrer. Kannst du noch welche in der Leitung hängen? Hallo? War vielleicht einer. Hallo? Hallo? Ja, aber das ist doch kein Musiklehrer. Hallo? Hallo? Ja. Was los? Bist du Musiklehrer? Ich bin Musiklehrer. Sicher, Ehrenwort? Ehrenwort. An welcher Schule denn? An der Gymnasialen Oberstufe. Wo denn? In Cottbus, in der Yamaha-Schule. Yamaha-Schule? Da werden die schon nach Firmen benannt? Richtig. Die Schulen? Richtig. Ist besser als die Samsung-Schule? Nein, nicht ganz. Achso, bist du echt Musiklehrer? Ja, ohne Scheiß. Ehrenwort? Ehrenwort. Und kennst du den Lonely Skinhead Song von Sandra? Den kenne ich. Der ist absolut geil. Super, oder? Und ich würde jetzt nämlich mal versuchen, dass wir den alle mal zusammen singen. Kein Problem. Und du müsstest das aber dirigieren. Außerdem dachte ich, wir singen es vielleicht erstmal so durch mit Sandra im Hintergrund. Ja. Dann würde ich es jetzt gerne nochmal solo, dass alle das Solo singen. Aber du müsstest es irgendwie organisieren, dass es klappt. Und dann dachte ich nochmal, dass wir das quasi so Baumwollsklavenmäßig oder GI-mäßig mit Vorsänger und dann immer Chor. Vorsänger, okay. Chor. Ja. Du kannst dir schon mal Gedanken machen. Okay, aber ich mache nicht den Vorsänger. Nee, du musst es hier organisieren. Naja, dann. Okay. Ja, wie soll ich das machen? Nein, bleib du erstmal hier in der Leitung. Ja, klar. Ja, du musst dir Gedanken machen. Ich weiß nicht, wie man das machen soll. Bin ich Musiklehrer oder bist du das? Ich bin Musiklehrer. Du bist Musiklehrer, genau. Okay. Ja. Am besten noch ein paar Sängerknaben mit drin holen. Naja, mach ich doch. Hier, also sieht das aus. So, hier ist schon mal Max drin. Tag, Maxe. Tag. So, und wer bist denn du hier? Ich? Ja. Ich bin der Manu. Manu, du willst auch mitsingen? Ich will mitsingen. Du hast den Text vor dir? Ich hab den Text vor mir. Spitze, 1a. So, ihr müsst jetzt beide immer die Klappe halten. Ich frage jetzt immer weiter, wie die anderen heißen. Und aber ihr haltet doch aus, ja? Ihr legt nicht einfach auf... Aber sicher doch. Gut, okay. Ja, genau, stimmt. So, hallo, wer bist denn du? Hallöchen, hier ist Georg aus Reinickendorf. Georg, bist du der von, Ja. Der Songtext-Übersetzer. Wie? Der Songtext-Übersetzer meinst du? Ja, bist du das? Nee, leider nicht. Also ich werde es aber zur nächsten Woche machen. Gut. Was hast du da für Geräusche im Hintergrund? Bei mir... Wie bitte? Bei mir ist es jetzt nicht. Bei dir ist es nicht? Bei wem ist es nicht? Vielleicht beim Musiklehrer. Nee, beim Musiklehrer ist es nicht. Hallo Musiklehrer? Ja. Bei dir sind keine blöden Geräusche im Hintergrund, oder? Nee, ich mach das nicht. Nee, genau. Ich ruf grad bei Kutner an. Du bist ja lustig. Hier, war der Neuer. Kannst du die mal rausschmeißen? Dicke. Ja, die soll mal jetzt da nicht so einen Krach machen im Hintergrund, Mensch. Los, haut mal ab da, Junge. Gib's auf Torte. Genau, wer war denn jetzt? Na, der Neue. Nee, wer war denn der Neue? Wer ist denn der Neue? Georg aus Reinickendorf. Georg, genau. Bei dir ist es nicht passiert, oder? Nee. Sorry, dass jetzt gerade so ein Krach gewesen ist im Hintergrund. Jo, jetzt genau. Hallo, wer bist denn du jetzt? Ganz Neuer. Thomas. Thomas? Ja. Dann haben wir Thomas, Georg, wie heißt denn der andere? Max. Max, und wie heißt der andere, der nicht Thomas und nicht Georg und nicht Max heißt? Karl-Heinz. Frag deine Mutter meine. Herr Kuttner? Ja? Wo kann man nochmal den Song herkriegen von ihm? Von dem Lied? Weiß ich auch nicht, ich hab den jetzt mal rausgeschmissen. Wer? Ah, scheiße. Nicht klappt, wa? Nee, jetzt ist nur noch Thomas drin. Ach Mensch. Ja. Gut. So, hallo. Ah, jetzt ist Thomas ohne mehr drin, hab ich einen Fehler gemacht. Hallo, wer bist denn du? Hier ist Max wieder. Max, okay. Hab ich einfach rausgeschmissen. Ja, tut mir leid, bleib du drin. So, wer bist denn du? Ja, hier ist Andi. Andi, du bleibst jetzt auch drin, du willst mitsingen. Ich will immer singen. Hast du den Text noch vor dir? Ich hol schnell. Ja, mach das. Hallo, wer bist denn du? Na, das ist Thomas. Thomas. Tag, Andi. Tag, Lager. Mensch, jetzt hört auf zu quatschen. Ich muss ja... Hallo, wer bist denn du? Hey, hier ist OG Luke. Ich grüße meine Clique aus Kleinkölzig. Ah, jetzt hör doch mal auf. Was denn du? Jetzt gleich rausgeschmissen. Wer grüßt, will für dich draus. Hallo, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist Georg aus Reinickendorf nochmal. Ach so, super. Toll, Georg, genau. So. Ah, jetzt, Georg, ich hab dich schon wieder rausgeschmissen. Tut mir leid, hallo, wer bist denn du? Neuer! Neuer! Hallo? Weg ist er. Hallo, wer bist denn du? Ich, Anke. Anke, du willst mitsingen? Jo. Super, hast du den Text? Ja. Okay, dann bleib mal schön in der Leitung. Das müsste jetzt funktionieren. Oh, Anke, jetzt hat sie rausgeschmissen. Tut mir leid. Ja, hallo? Ja, wer bist denn du? Na, Georg schon wieder. Na, Georg, bleib drinnen. Ja, wäre nett, wenn du mich diesmal nicht rausschmeißt. Nee, ich glaube, ich schmeiß dich jetzt nicht raus. Na, supi. So. Hallo, bist du Anke? Nee. Hört denn, Ach Gott, scheiße, jetzt hat die Musiklehrer rausgeschmissen, oder? Oh Gott, das war doch der Einzige, den wir hatten. Oh, Mist, ey, ist das ein Ärger. Aus ganz Berlin und Brandenburg. Hallo, bist du der Musiklehrer? Nö. Wer bist denn du? Ich wollte mal fragen, wer Matthias ist. Na, kann ich dir jetzt nicht sagen. Hallo? Hallo. Bist du nochmal der Musiklehrer? Natürlich bin ich der Musiklehrer. Oh, super. Oh, Mann, ey, das ist so kompliziert. Naja. Gut, aber du bleibst jetzt schön drinnen. Na, versprochen. Genau. So, hallo, wer ist denn da? Na, ich, Anke. Anke, du bleibst jetzt auch schön drinnen, bitte. Jo. So, hier ist der Musiklehrer. 8 ist Anke. 7 ist der Musiklehrer. So, jetzt haben wir noch 2 und dann haben wir einen Chor vollständig. Hallo, wer bist denn du? Du hast mich rausgeworfen, ich bin der Musiklehrer. Das bin ja schon Ecke. Nee, komm ja, hör auf zu verarschen, ich wurde gerade rausgeschmissen. Ja, das ist dein Problem. Was seid ihr, Bene Musiklehrer? Nein, ich bin der Musiklehrer. Ich bin der Musiklehrer. Warte mal. Seid ihr Bene Musiklehrer? Ja, kann schon sein. Ich bin wirklich einer. Ja, nein, seid ihr Bene wirklich, Musiklehrer? Pass mal auf, Musiklehrer Berliner nicht. Doch. Ach, das glaube ich nicht. Naja, aber schau mich an. Also, ja, richtig. Ja, wobei, ich bin ja kein Musiklehrer. Mhm. Genau. Aber ich setze euch mal hier, Bede, so, ihr versteht euch jetzt, Bede? Ja. Na klar, kein Problem. Ja, super, 1A. So, die Musikschüler sind nämlich auf der anderen Leitung. Hallo, wer bist denn du? Warte mal. Weg ist er. Oh Gott. Jetzt hat, glaube ich, Anke wieder rausgeschmissen. Hallo, jetzt, Anke, ruf doch nochmal an, bitte. Ich bin da gar nicht. So, hallo? Ja. Wer bist denn du? Ich bin der Musiklehrer, ich bin immer noch da. Ach, Mensch, jetzt hör auf, ja. Ja, hallo, okay. Wer bist denn du? Ja, doch, manche Zeit sind ihr dann mal die Klappe. So, wer ist denn da? Hallo? Ist das eine Aufregung hier? Ach, der Huster schon wieder. So, wer noch mal mitsingen will, der könnte jetzt hier schnell anrufen. Wir haben zwei Musiklehrer und... Hallo? Hallo, wer bist denn du? Ah, raus. Hallo? Hallo? Ja, wer bist denn du? Ja, ich bin der Wolfgang. Willst du mitsingen? Ja, ich möchte mitsingen. Hast du den Text? Ich mache auch Lehrgänge für Telefonbediener. Jetzt hör auf, du fliegst da raus hier. Hast du den Text da? Ja, habe ich. Ja, www.kuttner.de, da und am Forum, so super. Und hier der letzte Sänger, hallo? Seid diszipliniert. Hallo, wer bist denn du? Ich bin Manuel. Naja, du bist Manuel, super. Ja. So, prima. So, und jetzt haben wir hier die beiden Musiklehrer. So, Hefte raus. Genau. Weil, wie macht man das jetzt? Ich würde erstmal sagen, ich spiele mal so den Song ein und dann singen alle dazu. Und ihr singt mal mit. No. Ja? No. Die Musiklehrer auch? Na klar. Vielleicht wollen wir uns... Ihr Sänger, Knaben, hallo? Ja. Ja. Wollen wir erstmal die Musiklehrer alleine singen lassen, dass wir mal hören, wie die sich blamieren? Ja. Super, und dann seid ihr dran, ne, wa? Ja, klar. So, das müsst ihr jetzt also quasi vormachen, den Gesang. Habt ihr denn den Text da, Bede Musiklehrer? Ich hab ihn vor mir. Ich werde ihn dann hören. Oh, nee. Oh, das gibt's doch nicht. Ich hab das schon. Oh. Der geht doch so los. Niemand mag mich, oder? Ja. Okay. Ja. Los, ich spiele jetzt mal ein und ihr singt. 3, 4. Mann, Mann. Niemand mag mich, drum steh ich hier allein. Steh und frag mich, kann das möglich sein? Kann das möglich sein? Sag mal, hört ihr überhaupt zu hier? Ihr müsst mit Sandra mitsingen. Ach so. Ihr könnt ja nicht einfach nur so rumgrölen. Das muss glockenklar klingen. Wie Kirchenchor. Na gut. 3, 4. Niemand. So, ich muss nochmal halten, ich muss nochmal von vorne anfangen. 3, 4. Wenn ihr euch nicht bewährt, fliegt raus, suche ich mir neue Musiklehrer. Klar. Los, 3, 4. Niemand mag mich, steh hier allein. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? War doch gut. Niemand mag mich, alleine glücklich. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Niemand mag mich, drum bin ich hier allein. Sag mal, seid ihr aus Sachsen? Streikt ihr gerade oder was? Nein, eigentlich nicht. Kriegt ihr überhaupt Gehalt? Ich krieg Gehalt. Ihr kriegt Gehalt? Ich krieg Lohn. Wofür denn eigentlich? Was? Wofür denn? Na, fürs Beibringen. Mann doch! Mann mag euch! Niemand mag hier allein! So, jetzt ich mal meinen Musiklehrer raus. Kinder! Ja. Ihr seid jetzt ready, oder? Ready, ja. Das war doch ein Trauerspiel eben mit den Musiklehrern, oder? Das war nicht so schlecht. Also, das war echt so unter aller Sau. Und sowas nennt sich Lehrer, was? Und sowas nennt sich Lehrer. Ich finde, da hat aber die sächsische Staatsregierung hat komplett recht, den ihr hörtet, ihr halt gekürzt bis zum Knie. Ja, da ist irgendwas schief gegangen. Oder? Gar kein. Da ist wirklich was schief gegangen. Sag mal, ob die ihre Ausbildung noch im Osten gekriegt haben oder was? Nach Polen abgeben. Ja, wahrscheinlich echt. Die hatten aber eine bessere Ausbildung. Ja, ja. Die haben sich hier wahrscheinlich mit so einem erschwindelten ukrainischen Pass auf so eine Musiklehrerstelle ruffi-ruschelt oder was. Ist da eine Schande. So, Kinder, aber jetzt, ihr gebt jetzt euer Bestes, oder? Ja, auf jeden Fall. Ihr hört ein bisschen Sandra, habt da im Ohr und richtet euch nach der. Ist eigentlich noch mehr Lieder von der? Den Text habt ihr vor euch, von der ist eine ganze Platte. Boah, geil. Kann ich ja auch immer wieder mal noch Sachen spielen. Und los. Den Text habt ihr vor euch und dann singt ihr schön mit Sandra mit. Okay? Jupp. Los jetzt. 3, 4. Niemand. Halt. Halt. Kinder, ja? Ihr müsst an den Rhythmus denken. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. So, jetzt nochmal Kammerton A. Normal. Nein, nicht. Super. So, und jetzt geht's los. 3, 4. Super! Beifall, Beifall, wo ist denn der Beifall? Ah, hier ist der Beifall. Spitze, 1A. So, jetzt machen wir uns mal über die Musiklehrer lustig, oder? Hallo, ihr feinen Herr Musiklehrer. Hallo? Ja. Ich bin da. Der andere ist, irgendjemand ist rausgegangen. Nee, ihr seid aber beide noch da, oder? Ich bin da, ja. Und der andere? Disney. Ach so. Oh, das war er jetzt gerade, oder? Hallo? Naja, mal raus. Das waren beide keine Musiklehrer. Hallo? Ja, ich bin kein Musiklehrer. Super, bist kein Musiklehrer. Ey, ja. Bist herzlich willkommen hier. Hallo? Hier ist der Illuminator. Ja und? Jetzt hat er nichts zu sagen. Hallo? Ah. Hallo? Wer bist denn du? Na, ich bin Anke. Anke, na jetzt bleib da. Tut mir leid, jetzt bleibst du aber drinnen hier bitte mal. Hallo? Naja. Oh, Anke! Jetzt hat dich schon wieder rausgeschmissen. Tut mir leid. Hallo? Hallo? Ja, Anke, ruf doch schnell mal an. Ich bin doch nicht Anke. Nee, du sollst doch nicht nochmal anrufen. Du hast ja schon angerufen. Hallo? Hallo? Du hast mich rausgekickt. Ja, mach ich gleich nochmal. Ah, scheiße. Anke, ruf doch nochmal an. Anke. Anke, Anke, mach, Mensch. Anke. Anke? Ja. Nein. Anke? Ja. Nein. Anke? Anke? Anke, bist du das? Nee, Anke, Mensch, ruf doch nochmal an. Anke. Hallo? Hallo, ich bin Anke. Echt? Ja. Nein, Anke. Anke? Ich glaube, Ankes Telefon ist... Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, ich habe die rausgeschmissen. Hallo, Anke. Ah, wo ist denn Anke jetzt wieder? Hallo, Anke. Da? Ah, Anke, Anke. Ja. Jetzt bist du da? Ja. Super. Anke? Ja, ne, jetzt lass mal auch mal drinnen, jetzt zum 5. Ja, ich versuche ja, ich gebe ja mein Bestes. Hallo, wer ist denn da noch jetzt? Ja, Anja, von letzter Woche. Anja, super. Anja und Anke auf der Innenseite. Jo. Ja, und jetzt, wollen wir das jetzt nochmal den Lonely... Mag mich. Allein. Genau, wollen wir das jetzt immer mal so, dass die Mädels singen immer Niemand mag mich? Oh Gott. Und die Jungs drum steh ich hier allein. Ja, und die Mädels immer steh und frag mich. Und die Jungs, wie kann das möglich sein? Kurti, da musst du für uns mitsingen, bei den Mädels mit. Wieso denn? Nee, ich sing mal ja nicht mit, sondern ihr singt mal richtig so, ja. Einfach eben so quasi diese Spreewald Eiermal lustige Kostüme-Tour, verstehst du? Ihr seid, und ihr so richtig als Frauengang gegen die Jungs. Anke, was hältst du davon? Naja, wenn es sein muss. Naja, Anke muss sein. Das muss. So, Jungs, und ihr seid auch bereit? Immer bereit. Auf jeden Fall. Ihr antwortet immer auf, wenn die Mädels singen, niemand mag mich, antwortet ihr mit, drum stehe ich hier allein. Ihr mal nehmt immer die zweite Hälfte vom Song, okay? Toll, super. Genau. Wollen wir mal anfangen? Ja. Jawohl. Mädels, los geht's. Anke? 3, 4. Niemand mag mich. Steh und frag mich. Niemand mag mich. Steh und frag mich. Wie kann das möglich sein? Steh und frag mich. Wie kann das anders möglich sein? Sag mal, die Musik habt ihr aber auch alle noch nicht richtig gehört, oder? Danke, sind gar nicht mit, oder? Die brauchen Musiklehrer. Die Musik so als Hintergrund so. Ah, Mensch. Yamaha. Anke? Anke? Er muss auch noch. Anke hat, Anke? Anke hat Glück auf jeden. Toll. Ja. Und du? Schmeißen wir die mal raus. Ach, jetzt hab ich die falsche rausgeschmissen. Hallo, wer war denn das eben? Hallo Mädel, wer waren nicht, die nicht Anke, kann ich schneller mal anrufen? Ich kann. Nee, hallo, nicht Anke? Hallo? Nee, nicht Anke, ruf du nochmal an. Hallo? Ja. Wer bist denn du? Anne. Anne. Kannst du das singen? Ich versuche mein Bestes. Ah, Mensch. Hallo? Jo. Ja, nee, jetzt soll nochmal die Nicht-Anke anrufen. Anne, du wärst aber bereit mitzusingen. Ja. Super, ja. Hallo, wer ist denn da? Hallo? Hallo? Ah, hallo? Ah, nee, die Nicht-Anke, die soll schnell mal anrufen. Die hat auch so einen musikalischen Ehrgeiz doch gehabt. Hallo? Ja, hallo. Nicht-Anke, ruf doch nochmal an, bitte. Hallo? Du darfst nicht immer rausschmeißen. Ach so, ah, scheiße! Mensch, du musst dir gleich sagen, hallo, Nicht-Anke, ruf schnell nochmal an. Nehme ich schnell nochmal die Wahlwiederholung. Hallo? Du Arschloch! Das war sie jetzt aber nicht. Los, hallo? Hallo? Ja, was machst du denn? Nein, ich die Nicht-Anke will ich nochmal haben. Ja, hallo? Hallo? Ah. Hallo, Nicht-Anke, ruf doch nochmal an. Hallo? Zwei Versuche noch und dann muss Anne das übernehmen. Ja, Anne? Ach du Schreck. Ja, naja, trotzdem, aber mal kicken. Hallo, Nicht-Anke? Nö. Hallo? Anke. Ja. Nee, Anke, du hast ja nicht gesungen. Du bist jetzt draußen. Hallo, Nicht-Anke? Ich stehe hier allein. Nein, Nicht-Anke, ruf doch schnell nochmal an. Bitte, bitte. Mann, hallo? Ja, Anja. So, Anja, ja, gut. Anja, Mann. Ja. Anja und Anne. Genau. Ja. Ich spiele jetzt den Song nochmal. Und ihr merkt euch mal wieder so ungefähr die Melodie. Und dann singt ihr die Jungs-Chor. Jungs, ihr hört auch schön volle Pulle zu? Jawohl. Ihr müsst euch das einprägen. Jawohl. Ich zieh mal eure Leitung runter, lasst den Song jetzt durchlaufen. Und ihr könnt den richtig über Radio laut hören und merken, wie das so geht. Okay? Alles klar. Schafft ihr das? Okay, eure Leitungen sind runter. Hier kommt nochmal Sandra. Hört euch das an und dann wird ihr gesungen. Oh, ist das eine anstrengende Sendung wieder. Am Morgen und steh ich hier allein. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Niemand mag mich alleine glücklich. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Habt ihr gemerkt? Alleine glücklich sterben, so. Steh und frag genau. mich, wie kann das möglich sein? Niemand mag mich, drum bin ich hier allein. Wenn man mag mich, wie kann das Sünde sein? Niemand mag So. Ja. Was sagt der? Der Fritz Telefonchor ist jetzt bereit praktisch. Ja, aber du. Ja. Ja, super. Mädels, ihr singt an immer die erste Hälfte der Strophe und die anderen, also erste Hälfte der Zeile und die anderen die Jungs ballern dann volle Pulle dagegen. Ja, sicher. Ja. Schafft er das? Ja. Aber sicher. Ja, natürlich. Wollen wir mal, warte mal, wir probieren erstmal die Mädels. Oh. Probiert mal an mit. 3, 4. Niemand mag mich. Super. Drum stehe ich hier allein. Los, mach mal, wir probieren nochmal. 3, 4. Niemand mag mich. Drum stehe ich hier allein. Steh und frag mich. Wie kann das möglich sein? Niemand mag mich. Alleine glücklich. Steh und frag mich. Wie kann das möglich sein? Super. Das kriegen wir jetzt hin, oder? Richtig, Kuti. So, ja, genau, ihr Mäuse. Jungs, ihr seid auch bereit. Ja. Und ihr gebt euer Bestes. Ja, aber du. Ist wahrscheinlich eine Fille, aber ihr gebt es, okay? Ihr nehmt euch. Okay, genau. So, na dann wollen wir anfangen. 3, 4. Niemand mag mich. Niemand mag mich. Steh und frag mich. Wie kann das möglich sein? Niemand mag mich. Alle, ja, du mich. Steh und frag mich. Wie kann das wirklich sein? Geh und frag mich. Wie kann das unmöglich sein? Niemand mag mich. Drum will ich hier allein. Kinder, Jungs, jetzt hebt doch mal ein bisschen Power. Wie kann das unmöglich sein? Niemand mag mich. Allein. Will und mag mich. Wie kann das möglich sein? Oh, Kinder! Das tut so weh! Wie kann das möglich sein? Das tut so weh! Die Jungs kann nicht singen. Und noch eine Frau. Die Jungs können alle nicht singen, oder? Ja, doch. Das Weiche ist schon gut, aber die Jungs können nicht singen. Die können nicht singen, oder? Wollen wir die alle mal... Soll ich die alle mal rausschmeißen? Ja. Nein! Da machen wir jetzt mal hier eine neue Besetzung, oder? Ja. Erst mal zwei Bier trinken und dann geht's besser. Oh, nee. Naja, mach da. Dann macht mal, meinetwegen. Schwupp, schwupp, schwupp, schwupp. Die Jungs kann sind ja raus. Ewig dauern. Genau, hallo? Hallo? Brzezinski. Ja, zu spät hier. Hallo? Hallo, hier ist Franz. Naja, los Franz. Neuer Versuch, neues Glück. Hallo, wer bist denn du? Christian, neuer Versuch, neues Glück. Hallo, wer bist denn du? Deine Sendung gefällt mir nicht, alter Freund. Was machen wir? Ja, super. Tschüss, musst du ja nicht hören. Hallo? Hallo? Ja, ich bin schon da. Ja, wer bist denn du? Nee, mich hast du schon reingenommen. Ach so, naja, bist du jetzt wieder raus. Hallo, wer ist denn da? Natürlich. Ah, hoffentlich. Genau, hallo? Weg ist er. Hallo? Hallo, wer ist denn da? Hallo? Hallo? Ja, wer bist denn du? Mike. Mike, willst du mitsingen? Ja, Logo. Aber richtig mit Mühe und Genauigkeit. Ja, klar. Super. Hallo, wer ist denn da? Ja, hier, Brzezinski. Du willst mitsingen? Ja. Naja, aber dann Mühe eben hier. Hallo? Wer bist denn da? Mädels, seid ihr eigentlich da, bitte? Ja. Nee, nur noch eins, oder? Dann ist nur noch Anne da. Ach du Scheiße. Jetzt hat Anja schon wieder rausgeschmissen. Ja. Soll ich ja sagen, die soll nochmal anrufen? Ja. Die brauchst du als Verstärkung, meinst du? Ja, deswegen. Ah, hallo? Ja, hallo. Nee, Anja, ruf du schnell nochmal an. Oh, jetzt hat die Uno rausgeschmissen. Ist da, hallo, Anja, Anne, bist du noch da? Ach du Scheiße! Ach Kinder, wir machen erstmal Pause. Ich schmeiß hier alle raus, jetzt ist erstmal Schluss. Wir machen nach dem Dings weiter. Anna und Anja, ruft dann nochmal an. Oh, ich kann nicht mehr. Sag mal, ist das eine Scheiße hier? Puh! Jetzt spielen wir erstmal hier eine ordentliche Musik. Ein bisschen Materiellage, oder? Wo ist denn hier mal Materiellage? Ah, was spielt man jetzt mal? Schönes Mafia-Lied? Na ja, mal ein ordentliches Mafia-Lied, oder? Das kann ja hier nicht mal so schlaff zur Sache gehen. Jetzt spielen wir oder doch mal eher irgendwas Punkit vielleicht? Genau. Kaputt ist schön. Ja, doch, das klingt gut. Daisy Chain. Und ihr könnt euch schon mal vorbereiten. Danach geht's dann hier. Ah, ich weiß ja nicht, ob wir heute die Mauer neu gesungen kriegen. Ah, es wird alles anstrengend. Mein lieber Scholli. Alles voll mit Schuss. Und ich bin so kaputt, ich bin so kaputt.

ascension, on that back to roots pretension. We've heard it all before, politicians say no more war, but it would have crossed our eyes, we don't need their dangerous lies. Run that capitulation, it's just manipulation. No one has moved around the rough, but the gestures aren't enough. We got a lot to reject all leaders, and a passive shift they make. Some kind of age-old wisdom. We've been at like that before. It's just the rich exploiting the poor. Well, here's an honest confession. The thing is time they learn a lesson. They've tried to hide the people down, but we've simply gone underground. Moving in the darkness, looking for light, looking for a future and ready to fight. Looking for the freedom that's been denied. Fast to attack and fast to hide. In a world where the people can't make it, simply got to learn to break it. And if the wealthy aren't prepared to shake it, okay, we simply have to take it. Crass, wahrscheinlich eine der radikalsten und politischsten englischen Punk-Bands. Achso, jetzt machen wir erstmal Sendungsintro, dass wir bomben. Genau. Oh, he was gorgeous. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, ihr wisst ja, ich bin ja leicht zu deprimieren. Ich bin jetzt deprimiert. Mensch, niemand mag mich. Drum sitze ich hier im Studio ganz allein. Sitz und frag mich. Naja, dichten kein Grund. Nee, noch ein Grund, deprimiert zu sein. Wir müssen jetzt erstmal eine kleine Pause machen. Vielleicht sollten wir überhaupt umsteigen auf die Mauer? Was meint ihr? Ich hab den Eindruck, dass es jetzt hier mit trotzdem, das fordert ja natürlich raus, als so schöner Chor gegrölt zu werden. Aber es muss dann natürlich trotzdem eine bestimmte Form von Grundmusikalität muss hier wahrt bleiben. Und ich zeichne mich sicher nicht aus, dadurch, dass ich in übermäßiger Weise musikalisch sensibel bin. Aber so unsensibel, dass ich das nicht mitbekäme, dass es eine heillose Drumgebrülle ist. So unsensibel bin selbst ich nicht. Ich bin aber so sensibel. Und von daher war jetzt Crass, hatte natürlich auch seine Funktion, so sensibel. Jetzt erstmal die dritte eingegangene Hausaufgabe zu spielen. Und zwar Jan, der Crass mit So What quasi übersetzt hat. Also von daher nochmal mein ausdrückliches Verlangen, Wünschen, mein Befehl, meine Hausaufgabe zur nächsten Sendung. Nehmt euch ein Beispiel an Georg, an Adrian Winkler und an Jan, den wir gleich hören werden. Nehmt auch einen schönen, tollen Song, den ihr wichtig findet, spielt ihn ein und singt oder sprecht, aber eben so rhythmisch. Versucht die Struktur von dem Song zu kriegen. Sprecht die Übersetzung ein. So ungefähr wie Jan das jetzt mit So What von Crass gemacht hat. Und wir hören dann danach, wir hören jetzt Crass und hören danach dann den Zusammenschnitt der letzten Sendung von David. Okay, also insofern habt ihr auch noch ein bisschen Zeit, euch zu konzentrieren. Schon mal den Mauertext quasi, Mauersong, Mauertext auszudrucken und gewissermaßen darauf vorbereitet zu sein, hier dann möglicherweise, ich weiß nicht, vielleicht machen wir auch noch mal Dings hier, wie heißt es, Sandra? Niemand mag mich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass jetzt vielleicht, weil da die musikalische Vorgabe eine stärkere ist, wir erstmal hier den machen. Ach, auch ein spitzen Song, oder? Da muss man mitsingen. Der hat doch irgendwie so eine politische Brisanz. Geschichtsbewusstsein. Ost und West. Ach so, nee, jetzt noch nicht. Ost und West. Das hat für uns nie gezählt. Wir wollten nur glücklich sein. Du und ich. Du und ich. Christian, mach da mal schon. Lebt in der Illusion. Eines Tages sind wir für immer vereint. Gebt sie frei! Genau, jetzt muss er mit Wärme kommen. Wir haben oft gefleht. Doch die dort oben sagten nein. Weil in ihrer Welt ein Mensch nicht zählt. Doch ich bete zu dir. Ich hol dich dort raus. Ich lasse dich nicht allein. Jetzt war der Mauer! Hat uns getrennt! Die Mauer! Gnadenlos und fremd! Die Mauer! Wir bauten von Herzen aus Stein! Buh, buh, buh, buh! Die Mauer! Die ging nicht um Leben! Die Mauer hat uns nicht besiegt! Ich weiß, eines Tages stürzt sie ein! Ein Weitsicht der Song, oder? Unglaublich! Meine Briefe an dich! Achso, nee! Christian, mach doch mal, Mensch, so viel Zeit haben wir nicht. Mein Brief an dich, komm stets zurück. Wir durften uns nicht mehr sehen. Sie haben dich und deine Freunde bedroht. Ach, wann kommt mal wieder die Mauer? Baba, du mach doch mal rein. Doch ich bete zu dir, ja, ich hol dich dort raus. Ich lass dich nicht allein. Mauer hat uns getrennt, die Mauer, gnadenlose Fremd, die Mauer, gebaut von Herzen aus Stein. Genau, Kinder, den singen wir nachher und da müsst ihr euch aber total Mühe geben. Aber vorher hören wir uns jetzt mal an, was, ist ein Spitzensong, was Jan mit So What von Cress veranstaltet hat. Danach, wie gesagt, dann der Zusammenschnitt der letzten Sendung. Los, Du und ich. Das ist mehr als Worte. Genau. Sagen. Das ist stärker als alles. So sieht es aus. Unser Glück. Das können sie uns nehmen. Aber unsere Liebe. Stimmt. Halt aus, mein Lieber. Stimmt. Halt aus. Halt aus. Halt aus. Die Mauer. Bumm. Da fällt ein. Die dich umgibt. Die Mauer. Hat uns nicht besiegt. Ich weiß, eines Tages stürzt sie ein. So, das singen wir als nächstes. Bereitet ihr euch mal schon drauf vor. Jetzt kommt erstmal Jan mit So What von Cress übersetzt. Übersetzungssong. Wie ihr sagt, Kinder, macht selber Übersetzungssongs. Schickt mir die als MP3 an kuttner@kuttner.de und dann sind die hier zu hören. Und schon wieder ist quasi die Musikindustrie ausgetrickst. Und wir haben prima Musik selber gemacht. Jetzt hören wir uns erstmal an, was, wie ihr sagt, Jan aus So What von Cress gemacht hat. Und danach dann den Zusammenschnitt der letzten Sendung von David. Schwupp, los jetzt. Fragen, warum ich hasserfüllt bin. Sie sagen, ich habe Sachen, die sie nie hatten. Sie sagen mir, geh zur Kirche und sehe das nicht. Weil der liebe Gott immer recht hat. Na und? Na und? Egal, wenn Jesus am Kreuz gestorben ist. Also das ist mir nicht egal, es ist mir egal. Egal, ob der Meister über das Wasser gelaufen ist. Ich habe nicht gesehen, wie er versuchte, das Gemetzel zu stoppen. Sie sagen, ich würde nicht vom Müll leben müssen, wenn ich gehen würde, meine Sünden zu beichten. Sie sagen, ich soll keine Verbrechen begehen, weil Jesus Christus immer zuguckt. Warum? Warum? Egal, wenn er immer über meine Schulter guckt. Ich erkenne die Wahrheit, während ich älter werde. Ich habe erkannt, was für ein Gauner er ist. Wann es mein Leben ist, meins, nicht seins. Ja, sie sagen, sie werden mich wegschicken. Sie sagen, sie werden mich bezahlen lassen. Es tut uns leid, doch du musst gehen. Weil du unartig warst. Du hast angesagt. Na und? Na und? Was ist, wenn ich eure Nähe schaue? Was ist, wenn die Leute, die ich verachte, meinen Arm verdrehen und mich zur Arbeit ziehen? Ich bin kein tauber, dummer, verschlechter Wichser. Ich bin kein Spastiker, der auf der Straße liegt. Ich bin kein toller Superstar. Ich bin nur eine Person, nur ein Mensch. Nein, bist du nicht. Du bist ein Teil der Maschine. Du bist ein Teil der Maschine, weil wir dich so haben wollen. Hast du das gewusst? Und du wirst niemals frei sein. Wir können sogar deinen Körper kriegen, nachdem du tot bist. Wir können die Augen aus deinem verfickten Schädel reißen. Ja, da werden sie rausreißen, damit sie wieder. Du weißt, wir können das tun, weil wir dein Gehirn haben. Wir kreuzigen dich, wie wir ihn gekreuzigt haben. Machen dich gefühllich ganz nach unserer Laune. Wir haben die Kraft, Kraft und die Herrlichkeit. Haben die Geschichte schon einmal gehört. Die Geschichte, die ich hörte, hat die Wahrheit verschleiert. Hatte nichts mit den aktuellen sachlichen Beweisen zu tun. Hat nichts über die Körper in den Konzentrationslagern erzählt. Hat nichts über die Messer unter den Lampen erzählt. Sagt nicht, die Öfen sind immer noch warm. Sagt nicht, diese jämmerliche kleine Form. Es ist der Mensch, der leben will, aber nicht im Rotz und Scheiße. Sie sagen, dass ich besser still sein soll. Oder sie werden mich ausschalten. Jesus Christus kann mein Leben retten. Aber ich kann jederzeit das Messer benutzen. Na und? Na und? Na und? Na und? Na und? Na und? Na und? Na und? Konsequente Rechts-Links-Trennung? Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Du liebst ihn. Aber ja. Okay. Naja, ist schon klar. Wenn er wiederkommt, dann werde ich euch nicht mehr im Weg sein. Nein, es ist nicht so, wie du denkst. Er ist mein Bruder. Und im Radio? Dreiste Musik. Fritz! Der asoziale Start in die Zukunft. 23. Teil. Hallo, mein Name ist David. Ich bin 32 Jahre alt und habe es noch nicht sehr weit gebracht in meinem Leben. Das ist aber nicht so schlimm, denn immerhin kenne ich Kuttner. Ein feiner Mensch, sage ich euch. Das zeigt sich immer wieder. Neulich erst, als er mich davon überzeugt hat, besser meinen Job bei Karstadt an der Kasse zu schmeißen, um mit ihm gemeinsam einer glücklichen Hartz-IV-Zukunft entgegenzublicken. Was allerdings stilecht von obligatorischen Verhaltensstandards begleitet sein will. Also verabredeten wir uns spontan mit Bernd Gürke in einer Kneipe namens Pipapo in Schöneberg, tranken Bier und aßen Oliven, als Jürgen auf einmal anfing zu lispeln, was vermutlich am zugesetzten Eisen-2-Gluconat der Überm-Früchte lag, woran auch die Wahl des neuen Papstes nichts ändern konnte. Im Gegenteil, von ihr übers Radio im Café Wirtschaftswunder in Kenntnis gesetzt, entschieden wir uns prompt, eine erzkonservative katholische Partei zu gründen, für deren Basis eigentlich erstmal Theologen her mussten, und schon rief Gott persönlich auf Jürgens Handy an. Gott hat's doch nicht nötig, zur Uni zu gehen. Ja, das ist schon klar, aber als Theologe ist man doch praktisch Wissenschaftler. Hallo? Ja? Die Lehre von, oder? Logie. So sieht's aus. Logos, Wort. Genau. Und bist du denn jetzt so ein Theologe, der davon ausgeht, dass es Gott nicht gibt? Na, aber Bingo. Ja, aber beides geht doch nicht, oder? Was beides? Du kannst doch nicht Kommunist und Sozialdemokrat sein. Ach, du meinst, ich kann nicht Gott sein und gleichzeitig nicht glauben, dass es Gott gibt? So sieht es aus. Soll ich dir mal was sagen, Alter? Ich kann noch jetzt andere Sachen. Warte. Ich kann zum Beispiel die Gefährdung des Wirtschaftsstandortes Deutschland anprangern. Aber um jetzt gewissermaßen der Gefährdung des Wirtschaftsstandortes Deutschland zu begegnen. Na, da kann man das machen. Natürlich kann man da was machen. Wieso, na warten? Naja, was sind denn unsere Stärken? Naja, gutes Essen zum Beispiel. Ach, Essen, nee. Unsere Stärken sind doch sicherlich nicht ein niedriger Steuersatz. Vielleicht niedrige Lohnnebenkosten. Unsere Stärken sind auch nicht niedrige Lohnnebenkosten. Naja. Das sind alle unsere Stärken nicht, aber unsere Stärken sind? Zum Beispiel die Reaktion auf die Schwächung des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Richtig. Genau. Und ich finde, wir müssen auch stärker als bisher auf die Gefährdung des Wirtschaftsstandortes Deutschland reagieren. Wer ist denn jetzt wir? Du zum Beispiel. Wieso, ich prangere ja schon immer die größten wirtschaftspolitischen Fehlentscheidungen an. Ah ja. Auch zum Beispiel die gerade aktuellen. Mit den, dass die Zigaretten teurer werden und dass die jungen Menschen dort nicht mehr rauchen. Genau. Ah, schrecklich, oder? Es ist einfach ein Trauerspiel. Ja, gerade die Konsumflaute macht der Wirtschaft doch so zu schaffen. Da rauchst du denn eigentlich? Na logisch, aber warum? Um die Wirtschaft anzukurbeln. Genau. So sieht das aus. Aber du rauchst offensichtlich nicht viel genug. Ich rauche nicht viel genug, offensichtlich. Ja. Sonst würde es der Wirtschaft ja besser gehen. So sieht's aus. Aber wenn ich gar nicht mehr rauchen würde, dann wäre ja total Notstand angesagt. Na, dann bin ich wahrscheinlich schuld an der ganzen Wirtschaftsmisere, weil ich nämlich überhaupt nicht rauche. Oh. Ach, Mann, kannst du dir nicht bitte angewöhnen? Ja, nee, das sieht doch nicht aus. Also, du musst aber mal in die Zigarettenindustrie denken, an die Leute, die da beschäftigt sind, an die Betriebskinderjagd. Außerdem habe ich überhaupt nicht so viel Geld für Rauchen. Dann isst du weniger. Ja, du kannst ja sowieso nicht mal so viele essen. Ich esse ja schon immer nur in Frankreich. Ach so, echt? Da weißt du, jeder essen wie in Frankreich. Nicht so viel, aber dafür nicht so billig. Ja, dann musst du mehr rauchen. Nein, und dafür gebe ich auch meinen Eltern immer Geld. Wofür? Damit sie einkaufen gehen, weil mein Kühlschrank immer gefüllt sein muss. Aber bei mir zum Beispiel nicht? Ich nicht? Ja. Wieso nicht? Na, weiß nicht, Mutti und Vati bei mir weigern mir jeden Tag mal den Kühlschrank voll zu machen. Die wohnen ein Ende weg und ich wohne vier Treppen hoch und das ist für die natürlich eine enorme Belastung. Andererseits sind es doch Mutti und Vati, die sind ja dafür zuständig, dass der Junge was zu essen kriegt, oder? Das ist absolut aus. Nee! Kann ja wohl nicht mit einer Schnödigkeits- und Arroganz, die ihresgleichen sucht, Mann. Überlassen die mich meinem Schicksal. Ja. Und wenn ich da mal nachfrage, na du bist doch langsam erwachsen. Ja, ich bin langsam erwachsen, aber trotzdem, man kann erst erwachsen sein, wie man will. Sohn ist man ja immer noch, oder? Genau. Und insofern sind die ja auch immer noch Eltern. Von daher müssen die verdammt nochmal meinen Kühlschrank voll machen. So sieht's aus. Der asoziale Start in die Zukunft. Nächste Woche, nächster Teil. Little Sparrow and his, und sein singender Topf, his singing pen. Wartet. So, Kinder. Jetzt kommen wir mal, hier könnt ihr beim halbautomatischen Anrufbeantworter anrufen, wenn er sonst nichts zu tun hat. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Die müssen wir jetzt, ist vielleicht, könnte jetzt vielleicht wie eine unfreundliche Bemerkung wirken. Ist aber ein Resümee des Abends. Dieses Musiklehrerpack, das kann mir nicht stohlen bleiben. Alle anderen können hier Warte, anrufen. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Wir singen jetzt, müssen jetzt nämlich das Mauerlied singen. Und ich will euch vielleicht nochmal vor Augen führen, warum. Dauert nochmal 2 Minuten, aber die 2 Minuten sind, glaube ich, durchaus angebracht. Um mal auch quasi ein historisches Bewusstsein hier zu kriegen. Wofür die Sendung ja auch steht. Für die Bildung historischen Bewusstseins. Ich wundere mich sowieso, dass praktisch das Bildungsministerium Brandenburg und hier Bildungssenator in Berlin und Bundeszentrale für politische Bildung die Sendung also derart ignorieren. Hier wird doch gerade politisches Bewusstsein quasi gezeugt. Der Schoß, aus dem das politische Bewusstsein kroch, ist, wird hier fruchtbar gemacht, praktisch. Weil nämlich immer noch so eine Lieder praktisch im Radio zu hören sind, müssen wir mal die Mauer singen. So eine Lieder sind nämlich teilweise noch im Radio zu hören. Also eigentlich praktisch nur in der Sendung hier, aber eben trotzdem sind die im Radio zu hören, und weil so eine Sache im Radio zu hören sind, müssen wir auch das mit der Mauer singen. Grenzerkompanie. Die macht das schon. Das ist ein Grenzerbataillon. Die sind in prima Kondition, sind die. Das wird heute wahrscheinlich beim Bundesgrenzschutz noch gesungen. Genau. Genau. Und darum müssen wir jetzt hier mal einen Aufstand der Anständigen provozieren und mal was Ordentliches singen. Wer jetzt den Ehrgeiz, wer den Text vor Augen hat, kann doch mal sagen, müssen wir mal www.kuttner.de aufs Forum gehen, unter der Anklagenden, wobei, da sind ja jetzt noch lustige Einträge. Wenn Kuttner Pilot wäre, schreibt da gerade jemand, der sich Willi Pieck nennt, dann wären wir jetzt alle tot. Da hat er natürlich recht, wenn er eine feinsinnige technische Anspielung auf meine Art und Weise die Sendung hier zu fahren war. Aber wenn ich Pilot wäre, dann würde ich auf Autopilot stellen und dann wären wir nicht alle tot. So, mein lieber sogenannter Willi Pieck, die Sorge ist verfrüht und überflüssig. Aber wie gesagt, wenn man da unter der anklagenden Überschrift Achtung, Songtexte, stehen da sowohl der Lonely Skinhead Song, vielleicht ist es auch nochmal ein Anregung, vielleicht könnt ihr das mal ausdrucken oder den, wer den Song irgendwie nochmal und mal im Musikunterricht mal mit, das mal eurem Musiklehrer vorstellen, der Pfeife, und sagen, ey, das, Herr Schröder, wie heißt denn der, Herr Dings da, Herr Musiklehrer, das wollen wir bitte mal singen und das vielleicht mal aufnehmen und ein MP3 draus machen und mir als eben schicken per E-Mail, kuttner@kuttner.de, würde ich mich da total freuen. Wenn man sagt, hier vom Yamaha-Gymnasium, hier unsere Jungs vom Walmart-Gymnasium, die Hertie-Grundschule. Ja, wir haben jetzt, der Chor der Hertie-Grundschule hat das jetzt mal aufgenommen. Niemand mag mich, drum steh ich hier. Und dann mir das als MP3 schicken, dann könnte ich das hier schön spielen. Ah. So, die Leitungen sind jetzt schon wieder voll. So, die anderen können ja mal auch hier anrufen, die jetzt nicht genau wissen, wo sie anrufen sollen. Halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Ganz schön heavy, oder? Da muss man aber was machen. Grenzerkompanie MP, ei. So, du hast jetzt, du bist ein aufständischer, anständiger Aufständischer? Ja. Und du kannst so singen? Ja, denk schon. So, dann sing mal an. Ich muss das jetzt mal hier einschätzen. Das war mir vorhin eine Spur zu gegrölt. Ja, ich hab den... Einigkeit und Recht und Freiheit. Wie geht's denn weiter? Deutsche Vaterland, danach lasst uns alle streben. Wie geht's brüderlich in eins. Ach so. Auferstanden aus. Haha, das kann der feine Herr nicht mehr. Nö. Ruinen und der Zukunft zugewandt. Lass uns dir zum Guten dienen. Und jetzt kommt's, total perfide DDR-Nationalhymne. Deutschland, einig Vaterland. Das ist ein Ding, oder? Jo. Haben die Ostler gesungen. Aber durften sie dann nicht mehr singen. Aber durften sie dann wieder singen. Einigkeit. Ich höre mich an wie Momper und Kohl und Willy Brandt vorm Roten Rathaus. Vorm Rathaus Schöneberg. Wann war das? 11. November. 12. November, weiß ich auch nicht. Nochmal. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Weiter, dann müsst ihr gleich mitsingen. Nach lass uns alle streben. Brüderlich in Herz und Hand. Hallo? Ja, da ist doch noch einer drinne. Krise. Gleich raus. Hallo? Ja, wir machen jetzt nämlich erstmal den Gesangstest hier. Hallo? Ja, Tag Kuttner. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Okay, du bist gebongt. Du bist ein Patriot! Das ist schön. Wie bitte? Zum dritten Mal, jetzt hier vorne hast du auch schon rausgehauen. Naja, das mach dich gleich nochmal, sei bloß vorsichtig. Hallo, wer ist denn der Neue? Ja, Anja. Anja. Einigkeit und Recht und Freiheit. Hör ich da so einen Unterton? Bei mir? Nein. Ja. Überhaupt nicht. Einigkeit und Recht und Freiheit. Und jetzt aber live! Life is life, ha ha ha ha. Life is life, ha ha ha ha. Und jetzt. Mauer. Die Mauer! Die Mauer! Okay, Anja, du bist auch gebongt. Oh, danke. Super, ja, ich muss jetzt hier erstmal checken, was kann ich denn noch? Aber wobei, Nationalhymne ist schon immer ganz gut, oder? Oh, super. Die bringt einfach ein bisschen sowas Patriotisches drin. Mann, der hört doch Junge Union und Neonazis und alle, hört doch FDP, hört doch alle zu ihr. PDS, Nationalbolschewisten, alles, wie? Der Staat wird dir danken, weil du den Jugendlichen die deutsche Nationalhymne beibringst. Genau. Na, vielleicht brauchen wir das mal. Guten Mensch, ey, der Papst ist Weltmeister. Nee, der Deutsch... In Deutschland. Ratzinger! Einigkeit und Recht. Und hallo, wer bist denn du? Ja, ich bin. Einigkeit und Recht und Freiheit. Was? Das? Mann, da muss doch aber deutschen Verachtung entstehen, wenn man so schrecklich singt. Naja, bist du Bomb. Bist du Kofft. Jetzt nur noch Frauen drin? Nein, nicht nur, aber trotzdem. Hol Anne rein. Anne, ruf mal nochmal an. Hallo, Anne? Nee, nix, Anne. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Hallo? Bonn! Inge, was kann man... Was kann man denn noch singen? Was kann jeder singen? Alle meine Händchen. Nee. Ich hab das Fräulein in den Baden sehen, das war schön. Da kann man baden sehen, rund und schön im Wasser stehen. Oh, nee. Kannst du nicht? Nee. Was kannst du denn dann? Alle meine Händchen. Mach alle meine Händchen jetzt mal, komm hier nicht mit so einem Pipifax. Ja. Und in dem Schneegebirge... Da fließt ein Brünnlein kalt. Naja, Mann, das kann man nicht grölen. Du kannst nur grölen. Naja, freilich. Na, freilich. Hallo, wer bist denn du? Hallo, ist Kevin. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche. Das ist aber so intonationssicher bist du ohne, aber gebonkt bist du. Hallo? Hallo? Ja, wer bist denn du? Georg. Georg, schon wieder? Nee. Na gut, hast du Glück gehabt. Was singst denn du ja, ne, so? Ja, mit der Nationalhymne können wir es mal aufnehmen. Nee, jetzt mal was anderes. Mach doch mal einen anderen Vorschlag. Das Ofenlied. Wie geht denn bitte? Guten Morgen, Morgen. Lieber Ofen. Scheiße, wer kennt bitte? Ja, weiß ich auch nicht mehr. Naja, gut. So, jetzt haben wir die nächsten. Hallo, wer bist denn du? Naja, ich bin's, Robert. Robert, okay. Und ihr wollt jetzt alle die Mauer singen? Natürlich, die Mauer kann ich nicht. Und Anne? Robert kann die Mauer nicht? Ah, Robert, raus. Tut mir leid. Anne, ruf doch mal an. Ja, ja, jetzt darf Anne, nur Anne. Anne. Jetzt Anne, oder? Hallo, bist du Anne? Ja, hier ist Franz, lass dich mal drin. Nee, tut mir leid. Anne, ruf mal an, bitte. Hallo? Hallo, wer bist denn du? Na, weg. Hallo? Jetzt Anne, ruf doch mal an. Hallo? Ja, au, au. Ist auch nicht hier. Stimmt, hallo? Man ruft mir nur Spaß an. Nein, sind da jetzt irgendwie 7 tolle Anrufer. Hallo, Anne? Hi, hier ist Anne. Stimmt er, Anne? Stimmt er, stimmt er überhaupt gar nicht. Anne war ein bisschen erwachsen. Bau auf, Bau auf, Bau auf, Bau auf. Freie deutsche Jugend, Bau auf. Hallo? Nee, ich bin's normal. Mach doch mal das andere noch. Nein, jetzt Anne, ruf doch mal an. Anne? Jürgen. Wenn Mutti früh zur Arbeit geht. Jürgen. Singt nicht mehr. Jetzt weiter, hallo? Sag mal, ihr könnt alle hier nur Einigkeit und hallo? Für eine bessere Zukunft richten wir die Heimat auf. Genau. Unser Lied die Ländergrenzen überfliegt. Jawohl. Kann er nicht? Gut, okay. Das ist wunderbar. Es ist ein reines, wunderbares... Durchs Gebirge, durch die Steppe zog unsere kühne Division. Bin ich der Einzige? Ich kenn etwas Ähnliches. Die Karawane zieht weiter, der Sultan. Nein, das war ein anderes! Durchs Gebirge, durch die Steppe zog unsere kühne Division hin zur. Ah, das ist auch super. Sabota unas prostaya, sabota nasha takaya. Weiter kann ich aber auch nicht. Was sagst du? In Resdinia. Hab ich auch nicht hier. Ist Niegi Wetter in Ospas Neubalot. Ah, ein Spitzensong. Ach, da könnte ich mich rinlegen. Mmh, ah, da lecke ich mir alle Finger danach dem Song. Hallo? Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Oh, nee! Welcher Idiot ist das? Jürgen, hör mich mal kurz an. Ja, was denn? Was hältst du von dem hier? Von Baldur von Schirach? Nein, hör auf, Reichsjugendführer. Ja, richtig. Ja, na und, was sollst du denn damit jetzt? Richtig. Hier, wenn, dann ditte. kam ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeugland daher. Alle Nüsse weich, alle Kinder rufen gleich: Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Brumm, Brumm, Brumm. So, das probieren wir jetzt mal. Und ihr singt bitte alle Bummi, Bummi, Brumm, Brumm, Brumm mit. Okay. Sonst singen wir nicht die Mauer, okay? Ich will auch mitmachen. Na, ich bin der Vorsänger und ihr singt aber nur Bummi, Bummi, Brumm, Brumm, Brumm. Ja, und ihr singt gleich die Mauer. Kam ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeugland daher. Allen selber wuschelweich, alle Kinder rufen gleich: Kinder! Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Bummi. Ihr hört euch echt an wie der DDR-Rundfunk-Kinderchor. Ja, super. So, jetzt, jetzt machen wir die Mauer, oder? Die Mauer. Die Mauer. Ja. Hold on, please. Nein, hör doch mal auf. Mann, wer ist denn denn immer? Guck mal, ob Anne noch irgendwo drin ist. Nee, Anne ist nicht da. Oh, toll. So, Anne schläft. So, Kinder, oh, jetzt, ihr habt ihr jetzt hoffentlich euren Zettel davor? Ja. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Oh, welcher Idiot ist denn denn? Das war der letzte. Genau. Ansonsten sage ich nämlich dem Kollegen Bartsch Bescheid, der hört dann in die Einzelnen drin und wenn er den hört, schmeißt er den raus. Das ist eine gute Idee. Das kannst du machen, oder? Das ist krass, Mann. Mario? Jo. Wenn da einer rumnervt, sofort rausfliegen. Sofort, genau, aber sofort Terror. Ja. Wer auflegt oder Musik einspielt oder Warteschleifen-Scheiße macht. So, Kinder! Ja? Jetzt geht die Mauer los. Ja. Seid ihr bereit? Ja. Und ihr müsst euch aber Mühe geben. Ja, sonst kommt es politisch irgendwie verquer rüber. Auf ihn. Dann krieg wieder E-Mails, okay? Los geht's. Zuhören. Ich bin die Geigen. Gleich geht's los. Ost und West. Das hat für uns nie gezählt. Denn nur glücklich sein. Ihr müsst alle mitsingen. Ja, ja, Mann. Du und ich. Und ich. Ich bin in der Welt. Bitte haben Sie einen. Gebt frei. Oh yeah. Doch die dort oben. Oh yeah. Sagen Sie nein. Weil in ihrer Welt. Ihre Welt. Ein Mensch nicht zählt. Wer bin ich? So einer, der da im Hinten immer ein bisschen mit dem Arsch wackelt und dann immer noch mal so nachsingt. Genau. So klingt der. Aber die anderen müssen sich da mal ranhalten. Ihr habt da jetzt hoffentlich den Text vor euch. Ja, der ist gleich wieder für Sie da. Oh. Oh. Was ist das für ein Spacko? Schmeiß sie raus, Carsten Neue. Los, los, los. Es wird dir da auch nur peinlich. Jetzt muss ich aber alle rausschmeißen. Das ist ja ein Problem. Den in die Leitung zu hören. Wir waren gerade so schon am Singen. Ja, echt? Genau. Ja, los. Jetzt nochmal hier ein neuer Versuch. Oh, Kinder, es ist anstrengend immer mit euch. Jetzt, Gebt euch mal alle Mühe hier. Unsere Hymne von so, jetzt, der jetzt geht's nochmal los hier. Ja. Ah. Ich mach auch den Background. Ost und West, das hat für uns nie gefehlt. Wir wollten nur glücklich sein. Du und ich lebten in der Illusion. Bitte haben Sie einen Moment. Eines Tages sind wir für immer vereint. Gebt sie frei. Hab ich so oft gebetet. Und die dort oben sagen nein. Ich komme mal raus. Nein. Weil in ihrer Welt ein Mensch nicht zählt. Ihr müsst mitsingen. Doch ich bete zu dir, ich hol dich dort raus. Ich lasse dich nicht allein. Und jetzt die Mauer hat uns getrennt. Die Mauer gnadenlos getrennt. Gebaut von Herzen aus Stein. Wieder die Mauer. Die Mauer. Mauer. Die Mauer. Haben Sie nicht Mauer. Besiegt. Ich weiß. Eines Tages stürzt sie ein. Stürzt sie ein. Also ich kann meine Briefe an dich kamen stets zurück. Stets zurück. Wir dürfen uns nicht mehr sehen. Sie haben einen Moment geduld. Ihr Geschlecht. Sie haben dich wieder für sie da. Und deine Freunde bedroht. Freunde bist du nicht noch stark. Der später sperrten sie dich ein. Warten. Doch ich bin zu dir. Ich hole dich doch raus. Ich lasse dich nicht allein. Nicht allein. Die Mauer. Mauer hat uns getrennt. Die Mauer. Gnadenlos und fremd. Die Mauer. Gebaut von Herzen aus Stein. Aus Stein. Sie steht zwischen unserem Glück. Und doch hat sie uns nicht besiegt. Ich weiß, eines Tages stürzt sie ein. Stürzt sie ein. Das ist stärker als alle Ketten. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Ihr Gesprächspartner ist gleich wieder für Sie da. Halt aus, mein Liebling, bis wir wieder beieinander sind. Halt aus. Die Mauer. Die Mauer. Bitte haben Sie ein... Gut, dann bitte davon. Die Mauer. Die Mauer hat uns nicht besiegt. Ich weiß, eines Tages stürzt sie ein. Stürzt sie ein. Die Mauer. Die Mauer. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Der Gesprächspartner ist gleich wieder zu. Oh, die Mauer. Die Mauer. Die Mauer. Oh nein, die Mauer. Die Mauer. Yeah. Auweia. Ey, wer ist denn das? Hör doch mal Ohr. Kinder, ihr wart super. Danke. Also ich fand auch die Mauer, gleich stürzt sie ein, bitte haben Sie einen Moment Geduld, fand ich eigentlich politisch korrekt. Passte schon irgendwie. Und sag mal, ihr wart, glaube ich, auch recht ausdrucksstark, was die Mauer! Die Mauer! Wie? Nochmal, du. Oh, Kuttner, bitte. Aber ich bin das nicht, wer ist denn das? Ich weiß das nicht. Dann sollen Sie mal kontrollieren, die ganze Leitung. Na, geht nicht, ich kann das hier nicht alles einzeln machen. Wenn ich euch jetzt alle drin habe, ich kann jetzt nur alle rausschmeißen. Mach sie bitte. Dann mach ich bitte und dann mal von vorne? Ja. Ja. Okay, super. Das ist selbstlos. Was denn? Ey, kann ich mal was einspielen? Was? Kann ich mal was einspielen, musikmäßig? Versuch mal. Ja, sag mal. Na, mach mal. Ihr Gesprächspartner ist wieder. Hallo? Hallo? Hallo. Hallo. Hallo. Hallöchen. Mann, Mann. Ja, das wird hier. Ich schmeiß nochmal alle raus und dann könnt ihr nochmal anrufen, oder? Oh nö, oh nö. Genau, schmeißen, schmeißen, schmeißen. Ich rufe die Wandtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ich würde mal sagen, wir proben, bevor wir machen das hier nochmal mit dem Bummilied. Hier, bitte. Kam ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeug an daher. Allen der war wuschelweich, alle Kinder rufen gleich. Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Brumm, Brumm, Brumm. Ihr müsst nur Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Brumm, Brumm, Brumm singen. Habt ihr das, kapiert ihr das? Meint er, dass er das auf die Reihe kriegt? Das wäre jetzt schon mal einfach irgendwie ganz gut. Das würde eine Menge... Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Brumm, Brumm, Brumm. Würde total Punkte bringen, so. Das versuchen wir mal. Hallo? Hallo. Ja, Tag. Jo. Ja, genau. Du willst hier mitsingen? Hallo, du auch? Ja. Ja, wer bist denn du? Na, Anne. Na, super. Hallo? Ja. Ja, super. Du auch? Du auch? Ja. Jetzt muss Anja noch kommen. Genau. Ich bin da! Juhu! Juhu! So, Kinder. Ja. Jetzt trainieren wir. Ja, was denn? Ich bin ja immer international, so wirst du vertreten und ein Kumpel aus Halle hört gerade zu. Echt? Ja! Nein! Ja! Nein! Ja! Nein! Doch! Nein! Ich weiß. Hier im Dings steht so, da ruft einer aus Wien, hört einer zu. Der ist aber diesmal nicht von mir. Nee, der ist nicht von dir, aber krieg ja auch nichts dafür. Aber ist ja auch toll, oder? Oh, in ja. Wien. Jetzt haben wir, was, Österreicher haben wir? In Spanien! Hallo, Sachsen-Anhalt, auch ein bisschen Ausland. Sachsen-Anhalt, Wien und Spanien. Echt, im Grunde die Metropolenregionen der Welt. Ich komme aus Randpolen. Aus wo? Aus Randpolen? Spätze! So! Kuttner reicht die Welt. Jetzt üben wir erstmal Bummi, Bummi, Brumm, Brumm, Brumm, damit wir nachher die Mauer richtig können, ja? Bummi! Genau, so. Kam ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeugland daher und sein Fell war wuschelweich. Alle Kinder rufen gleich: Los, Kinder! Bummi! Bummi! Bummi, Bummi, Bum, Bum, Bum! Bummi! Bummi! Bummi, Bummi, Bum, Bum, Bum! Alle Kinder nah und fern haben unser Bärchen gern. Bummi ladet alle ein, ihr sollt meine Freunde sein. Kinder! Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Bum, Bum, Bum! Das Tempo habt ihr noch nie so richtig raus. Aber. So, Mauer jetzt aber. Besser. Was? Mauer geht besser. Mauer geht besser? Ja. Gut, dann jetzt Konzentration. Konzentration. Gut, Mauer. Und den Text, wenn nicht, dann wartet lieber, bis ihr den Einsatz habt. Also hört ihr denn im Telefon eigentlich den Song? Ja. Dann drückt den aber auch richtig ans Ohr, dass ihr ihn wirklich hört. Ja. Und dann aber nicht so dazwischen brabbeln, sondern dann, wenn ihr den Rhythmus und die Melodie habt, dann singt mit. Ansonsten lieber die Klappe halten. Jupp. Das muss richtig okay. Wie aus einem Guss, wie die Kölner Domspatzen. Na den Chaka. Der schöne Bayer Sänger, die schöne Bayer Sängerknaben, die Wiener Sängerknaben. So muss das klingen. Sängerknaben. Der Kinderchor von der Oper Bratislava. Verstehst du? So. Ist klar? Ja, Mann, ey, ansonsten leidet wieder total das Ansehen Deutschlands in der Welt. Die hören noch zu in Spanien und in Sachsen-Anhalt. Oh. Da denken die dann Sachsen-Anhalt wieder, ach, die Deutschen. Am Schatkern doch zu. Echt? Na, wissen wir nicht. Na, genau. Gut, so. Denn jetzt, ihr seid bereit? Ja. Kinder, konzentriert euch. Mhm. Das ist irgendwie eine verantwortungsvolle Aufgabe. Das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Anne? Ja? Bist du bereit? Ja. Seid ihr bereit? Wir sind bereit. Seid ihr bereit? Immer bereit, sagt ja. Man. Hat man auch früher gesagt. Immer bereit. Wie sagt man denn da jetzt? Yo, man. Ja, früher hat man gesagt, seid bereit, immer bereit. Heute sagt man Yo, man. Und dann müsst ihr sagen, was geht. Yo, Cody. So, ich sag jetzt mal Yo, man. Und ihr sagt, ihr müsst dann aber chorisch sagen, was geht. Okay. Dass wir nicht, sonst, wenn ich jetzt sage, ihr seid bereit. Immer bereit. Kommt ja, siehst du, kommt ja praktisch an. Jetzt üben wir das erstmal, um uns absetzen zu können. Seid bereit. Immer bereit. Immer bereit. Nein, jetzt sind immer normal. Seid bereit? Immer bereit. Genau. Und jetzt, aber das wollen wir ja nicht machen, sondern wir wollen ja machen, Yo Man. Was geht? Nochmal. Yo Man. Was geht? Nochmal. Yo Man. Was geht? Give me an A. A. give me an F. F. Give me an U. U. Give me a C. C. Give me a K. K. And all together. F. Fuck. Jo. Mann, oh Kinder! Müssen wir nochmal machen. Heißt das eigentlich All Together? Was sagt man denn da? All Together ist richtig. Ja? Also dann, give me an F. F. Give me an U. U. Give me a C. C. Give me a K. K. And all together. Fuck. And all together. Fuck. And all together. Fuck. Spitze. Y-M-C-A. Kinder, ihr seid eine super Gang. Yo, man! Yo, was geht? Ah, nee, genau, wieder nicht auf jeden Fall. Yo, man! Was geht? So sieht das aus. So, jetzt geht's los hier. Kinder, konzentriert euch. Ja. Ja? Los geht's. Sorry. Ost und West, das hat für uns nie gezählt. Wir wollten nur glücklich sein. Du und ich lebten in der Illusion. Eines Tages sind wir für immer frei. Gib sie frei, habe ich so aufgeblickt. Doch die Dorfen sagten nein. Weil in ihrer Welt ein Mensch nicht zählt. doch ich bete zu dir. Ich hol dich dort raus, ich lass dich nicht allein. Meine Briefe an dich kamen stets zurück. Wir durften uns nicht mehr sehen. Sie haben dich und deine Freunde bedroht. Doch du bliebst stark, da sperrten sie dich ein. Doch ich bin zu dir, ich hole dich dort raus, ich lass dich nicht allein. Stärker als alle Ketten dieser Welt. Unser Glück, das können sie uns nehmen. Aber unsere Liebe nicht. Halt aus, mein Lieben. Halt aus. Wieder halt aus. Halt aus. Pam, pam, pam, pam. Die Mauer, die ich um dir gibt. Die Mauer hat uns nicht bildet. Die Mauer. Applaus! Nochmal! Kinder, ihr wart super! Ihr wart 1A, ihr wart 1A! Echt? Ich hab eine Idee. Ganz schnell? Ja. Was denn? Am besten, weil Anno und ich sind sowieso eigentlich schon fast besser. Wir machen ein Battle gegen die Jungs, wa? Was macht ihr? Battle. Also wir singen Lonely Skinheads und dann wirst du entscheiden, wer besser ist. Die Jungs oder die Mädels, was sowieso schon feststeht. Naja, mach doch mal. Wann denn? Jetzt nach Nachrichten oder was? Jetzt direkt so, wa? Naja, machen wir mal gleich. Lass uns aber alle in der Leitung. Okay, dann bleibt ihr erstmal in der Leitung. Was denn? Das wird aber Lonely Skinheads. Naja, überlegt euch mal dazwischen durch. Ça ne va pas, je soupire, je me dis à quoi bon. Kinder. Wo muss ich jetzt hier drücken? Wenn Fritz in Hellersdorf, dann 102,6. Fritz Info. Genau, da muss ich um 0.34 Uhr drücken. Das Wetter heute Nacht lockert es auf bei 7 bis 2 Grad. Am Tag wird es wolkig mit Aufheiterung und meist trocken bei maximal 14 bis 16 Grad. Und jetzt die Meldung mit Mario Bartsch. Ein ehemaliger Häftling des US-Gefangenenlagers Guantanamo hat von regelmäßigen Koranschändungen berichtet. Im afghanischen Fernsehen sagte er, die Verhörbeamten hätten Koranausgaben auf den Boden geworfen und darauf herumgetrampelt. Das US-Magazin Newsweek hatte seinen Bericht über den respektlosen Umgang mit dem Koran inzwischen zurückgezogen. In Deutschland bleibt das Flugverbot gegen die türkische Charterfluggesellschaft ONU Air vorerst bestehen. Nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums hat ONU Air aber ein Sofortprogramm angekündigt. Damit sollen die Sicherheitsmängel behoben werden. Der in Afghanistan entführten italienischen Geisel geht es gut, das sagte der italienische Außenminister Fini. Die Entführer hätten Kontakt zu den afghanischen Behörden aufgenommen. Zu einer möglichen Lösegeldforderung wollte sich Fini nicht äußern. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Steinbrück, SPD, hat das zweite Fernsehduell gegen seinen Herausforderer Rüttgers von der CDU offenbar für sich entschieden. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest DIMAP unmittelbar nach dem Streitgespräch sahen 54% der Befragten Steinbrück vorn, nur 32% nannten Rüttgers. Zum Sport. Die Basketballer von Alba Berlin haben auch ihr zweites Playoff-Viertelfinalspiel um die deutsche Meisterschaft gewonnen. Die Mannschaft siegte in Ludwigsburg 88-80 und kann damit am Sonnabend in eigener Halle den Halbfinaleinzug perfekt machen. Der Verkehr auf Fritz mit keinen aktuellen Meldungen. Ich wünsche eine gute Fahrt. Fritz präsentiert Paul van Dyk und Westbam, Berlin Masters. Kommenden Samstag ab 21 Uhr in der Arena Berlin Treptow. Mehr Infos fritz.de und im Radio. Dreiste Musik. Fritz. Ich hab zu Haus ein Kasperle, das ist mein Töchterlein. Spielt Cowboy, Räuber, Eisenbahn, die Püppchen lässt sie sein. Hat ein blondes Schöpfchen und ein kluges Köpfchen. Ja, das Schönste, das kommt jetzt, denn sie hat sich in den Kopf gesetzt. Cornelia, das geht nicht, ich hab doch Mami, sie ist die Beste auf der Welt. Das weiß ich. Na also. Doch was ist schon dabei? Die Mami soll ja bleiben, dann hast du eben zwei. Ich heirate Papi, wenn weil dir dein Papi so gefällt. Ja, weil mir mein Papi, nur Papi so gefällt. Dann hat es Papi gut bei mir, dann bin ich lieb und nett und bringe Papi morgen schon Frühstück an das Bett. Papi, sei mal ehrlich, bin dir unentbehrlich, denn ich finde, Gott sei Dank, alle Kragenknöpfchen unterm Schrank. Ich heirate Papi, wenn ich mal groß bin, weil mir mein Papi, ja Papi, so Cornelia, das geht nicht, ich hab doch Mami, sie ist die Beste. Beste, die Beste auf der Welt. Das weiß ich. Na also. Doch was ist schon dabei? Die Mami soll ja bleiben, dann hast du eben zwei. Ich heirate Papi, wenn ich mal groß bin. Weil dir dein Papi so gefällt. Ja, weil dir dein Papi, nur Papi so gefällt. Jetzt soll sich die Conny mal hinter die Ohren schreiben. Das ist hier keine Pädophilen-Sendung. So, jetzt wisst ihr überhaupt, was das hier für eine Sendung ist, oder? Das ist nämlich, die heißt praktisch hier so. Da muss ich um meinen Namen nie selber sagen, das finde ich wohl lässig. Radio macht echt zu faul. Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, ich bin da. Hallo? Ja, ja, ja, alle noch da. Alle? Sag mal, im Grunde, wenn das jetzt hier 10 Leute sind, dann könnten wir uns eigentlich treffen. Dann muss ich ja nicht immer nach Babelsberg fahren. Dann treffen wir uns schön in der Kneipe und können dann da singen, ich dirigiere, oder? Ja, unser Lied, die Länder ganz nie überfliegt. Freundschaft siegt, Freundschaft siegt. Wenn du machst so eine Art Popstars. Wie bitte? Machst du eine Art Popstars. Die Kuttner-Stars. Genau. Kuttner, die Band. Genau. Fritz, der Stimmbruchchor. Ja, ihr könnt euch da alle treffen, ihr müsst euch ja bloß verabreden, nee, müsst ihr bloß eh nochmal vorstellen. Und nee, mit Kutti. Kommen wir nicht vor allem ins Studio? Na, Logo. Oh, ja, weiß ich auch nicht, wie das aussieht hier. Kutti. Wenn ihr jetzt hier alle ins Studio kommt. Fragst du und dann, Fritz, wir sind alle nett, wir trinken nicht viel, wir essen ja nicht viel. Sarah, komm, weiß ich jetzt, oh ja, nee, geht soweit? Mal kicken die Kollegen da draußen. Das geht. Kann man die hier alle einladen? Ja, ja, Alter, ja. Oh. Ich bin bloß halb so groß, von daher. Die kommen immer mit Baseballschlägern, wa, oder was? Nee. Und machen außerdem Fettflecke auf den guten Fußbodenbelag hier. Wir sind nur 9,5. Aber ich meine andererseits. Ich hab sogar schon ein T-Shirt, ich will dann keins mehr. Ach. Ich hab noch kein T-Shirt. Ach, nächste Woche bin ich auch ja nicht da, fällt mir gerade ein. Natürlich bist du da. Oh, nee, Kinder, ich würde mal vorschlagen, ihr verabredet euch mal jetzt untereinander, macht mal einen Treffpunkt aus. Dann übt er schön, niemand mag mich, drum steh ich hier allein. Und wenn er jetzt könnt, dann kommt er ins Studio. Also komm mal nicht. Denn Ditte und die Mauer müsst ihr auch können. Verabredet euch mal. Mach mal eine Halt, jetzt seid ihr mal, von wo seid ihr praktisch alle? Jetzt mal. Pankow, Kreuzberg, was noch? Außer, was noch? Potsdam. Treuenbrietzen. Warte mal, was ist das weiteste weg von Berlin? Treuenbrietzen. Ganz weit weg. Jetzt wissen wir ja, wo ich herkomme. So, ja, und wo wollen wir uns denn, wo wollt ihr euch denn jetzt mal treffen? Alex Weltzeituhr. Alex Weltzeituhr ist ein Spitzentreffpunkt. Ja, doch, das ist so eck, wo das ist. Wann denn? Moin. Aber am Wochenende. Nee, nee. Kuttner, warte doch mal, Wochenende. Wochenende ist super. Wollen wir halt mal eingrenzen? Sonnabend oder Sonntag? Leute. Naja, dann kommt noch andere, ist doch egal. Alle raus. Sonnabend oder Sonntag? Sonnabend. Sonnabend? Ja. Wann hast du Zeit, Anne? Am Samstag. Ja, Samstag haben wir alle Zeit. Samstag. Aber um wie viel Uhr? Da können doch auch andere kommen. Wer zukommen will, soll doch kommen. Ist doch toll. Ihr seid jetzt zufälligerweise in der Leitung hier. Andere wollen doch auch. Genau. Also Samstag, wie viel Uhr? 16 Uhr? Keine Ahnung. 16 Uhr an der Weltzeituhr? Ja. Das ist gut. Ja, und so. Dann? Was macht dann? Dann müsst ihr irgendwo hingehen. Dann singen wir auf der Bringt Straße. Bringt einer den Text mit, oder? Geld ein. Wer wohnt denn am nächsten am Alex? Ich wohne in Cottbus. Bernau. Ja, Cottbus ist schwierig. Bernau ist cool. Ja, ne? Nein. Also sag mal, Samstag 16 Uhr an der Weltzeituhr. Ich wohne im Buch. Echt? Ja. Ey, hey. Cool. Ey, hey. Ja, okay. Samstag 16 Uhr an der Weltzeituhr? Ja. Ja. Echt? Ja. Ja. Kommt auch, Kutti? Ey, Kutti, komm mal hoch. Ja. Ja. Nee, kann ich leider nicht. Lauf mal eine Runde. Kann ich wirklich nicht. Wieso denn nicht? Bin ich nicht da. Darum habe ich nächste Woche auch nicht. Macht ihr mal Samstag 16 Uhr an der Weltzeituhr. Dann verabredet er euch und übt schön. Niemand mag mich, drum steh ich hier allein. Und außerdem Mauer? Ja, müsst ihr euch dann irgendwie verabreden. Und dann, wenn das funktioniert hat, dann sprechen wir uns in der übernächsten Sendung wieder und dann kommt ihr in die überübernächste Sendung, okay? Ja. Okay, aber wirklich. Aber wirklich? Ja. Wer ist jetzt hier die Vertrauensperson? Ich. Genau, Anja. Anja? Ja, Anja. Anja, hast du eine E-Mail? Ja, ich habe eine E-Mail. Dann schick mir eine E-Mail. Weißt du, soll ich erstmal für die anderen vier Leute, also die, damit sie mir eine E-Mail schicken können, wegen Treffen und so, meine E-Mail mal so ansagen, für alle, die kommen wollen? Kannst so? Du machen. Jo. Also. Na oder, schreib die bei mir hier ins Forum rein, dann musst du jetzt nicht durchsagen. www.kuttner.de Forum und schreibst da deine E-Mail-Adresse drin? Darf ich so schnell durchsagen? Für alle darfst du durchsagen, aber da ist einfach, schreibst du rein, dann kann jeder nachkicken und dann ich hab kein Internet. Könnt ihr euch nochmal verabreden. Ja, ich hab kein Internet. Ja, dann nutzt ihr die durchgesagte E-Mail-Adresse ohne nichts. Dann gehst du zum Kumpel. Dann gehst du zu einem Kumpel. Ja eben, aber ich muss mir doch trotzdem aufschreiben. Ja. Sag die doch jetzt leise, wenn es nicht alle hören. Nee, kannst ja kicken bei kuttner.de. Kannst ja www.kuttner.de im Forum da nachkicken. So, Anja, alles klar, da schreibst du dir drin, ihr trefft euch nächste Woche Samstag 16 Uhr. Mach es. Und du machst mir dann einen anständigen Treffbericht. Machen wir. Wo ist der Treffbericht? Und ihr übt schön an der Weltzeituhr auf dem Alex. Ja? 21. 16 Uhr, Alex Weltzeituhr und ihr übt schön Lonely Skinhead Song und die Mauer. Ist gut. Und Anja, du schickst mir dann den Treffbericht. Ich schick dir Fotos, ich mach alles, ja? Genau. Ihr übt in der Zwischenzeit schön. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Da erzählst du mir, wie es war und schickst mir außerdem vorher eine E-Mail. Und dann sehen wir uns vielleicht in 3 Wochen hier im Studio. Cool. Wer von euch kann eine Gitarre spielen oder irgendwas? Oder Akkordeon? Oh, ja. Das könnte alles nochmal. Oder Xylophon. Könnte alles nochmal. Kann ich vielleicht ihn mitnehmen? Maultrommel. Ja. Naja, dann ein Akkordeonspieler, irgendwas. Ja, genau, ein bisschen musikalisch. Samstag 16 Uhr an der Weltzeituhr. Ja. Ja, echt? Samstag 16 Uhr. Kommt nicht. Wir können uns ja am Bahnhof hinsetzen und singen. Genau. Samstag 16 Uhr. Dann haben wir Geld. Genau. Oh. Ja, jetzt Samstag 16 Uhr an der Weltzeituhr. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen noch singen. Was denn? Was wollt ihr denn noch singen? Ich muss jetzt hier den Band vom halbautomatischen Anrufbeantworter noch. Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee. Ja, das könnt ihr dann alles am Sonnabend üben. So, was ist denn jetzt los? Anja und Anne? Anja oder und Anne, genau. Wir singen den ersten Teil, Jungs den zweiten Teil und dann sagst du, wer besser ist, also die Mädchen. Jungs. Ja los, dann macht jetzt hier schnell nochmal ruckzuck Lonely Skinhead Song. Hast du eine E-Mail-Adresse? Ja. Gut. Mann, steht doch. Schreibt das da alle drin nachher. Ja, mach ich. Los, jetzt fangt an. Am besten unterm Song? Ja. Gut, schreibe ich alles bei Kuttner unterm Song drin. So. Los jetzt. Okay. Ihr wolltet doch, oder? Ja, drei, vier. Niemand mag mich, drum steh ich hier allein. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Niemand mag mich, alleine geht nicht. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Kinder, ich würde sagen, halt. Ja. Kinder, ich würde sagen, ihr übt das nochmal, oder? Ich schmeiß euch jetzt mal raus und wir hören uns den Band vom halbautomatischen Anrufbeantworter an. Tschüss. Ist das ein aufregendes Volk? Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Und das kommt raus, wenn ihr da angerufen habt. Ja, hallo Kuttner oder David. Hier ist Olli. Ich habe da eine Riesenidee. Immer wenn ihr die Anrufer da vom automatischen Beantworter da spielt, dann ist da immer so ein Hintergrundmusik und könnte man eine Ausnahme machen und die Sache ist die, ich will jetzt die Hintergrundmelodie summen und David schneidet es dann als Schleife so darunter. Für eine, das würde mich tierisch freuen, weil ich bin unheimlich geil drauf, mich im Radio zu hören und ich spiele das mal ein, Moment, 1, 2, 3. Du, Nee, das ist ja falsch. Das Band des halbautomatisch an. Anruf. Die Anruf. Ich kaufe mir eine Brauerei. Zerschlage dann die Flaschen. Ich habe gehört, da soll man dann alles zerschlagen. Und hoffe, nun gehöre ich zum Kapitalismus einerlei. Wenn das Licht aus ist, ist es denn dunkel? Oder sieht man nur nicht? Er ist der Auserwählte. Ja, ich bin's wieder, der Boss. Nach langer Abstinenz habe ich mich dazu bereit erklärt, hier mal wieder anzurufen. Ich habe das letzte Mal vor ein paar Jahren angerufen und ich wollte halt meine Ideen preisgeben, wie wir die Wirtschaft in Deutschland ankurbeln. Und zwar sollte man die Raucher ja nicht irgendwie, keine Ahnung, mit irgendwelchen schrecklichen Nachrichten quasi vom Rauchen abgewöhnen, hier von wegen Rauchen gefährdet die Gesundheit und so ein Quatsch. Man sollte sie lieber motivieren mit Sprüchen wie zum Beispiel es gibt nur einen Weg zur Lunge und der muss geteert sein. Eucharistie ist kein Kult, der von menschlicher Erinnerungsleistung abhängig wäre, sondern eine sakrale Handlung, in der sich der auferweckte Gekreuzigte in Gestalt des gebrochenen Brotes selbst schenkt. Jedes Mal, wenn der Priester den Geist auf die Gaben herabruft und den Namen Christi spricht, das ist mein Leib, wird der gegenwärtig, der sein Leben für alle gegeben hat. Die Gemeinschaft der Kirche verdankt sich so der Gemeinschaft mit Christus. Ja, ich habe da zwei Informationen für die vereinte Hörerschaft von Fritz. Und zwar einmal, was ich hasse, ist Werbung. Und zweitens tue ich selbiges, indem ich was ich ganz toll finde, weitergeben möchte. Und zwar einzeller.tk im Internet. Einzeller.tk. Probiert's aus und lacht euch kaputt über den Bildungsnotstand in Deutschland. Danke, tschüss. Ja, hier, scheiße hier. Du, Kuttenhalter, bei dir kommen wir nie durch, hier zum Kotzen. Ruf mal an, hier, den Abend lang, scheiße hier. Dann hier machst du schöne Themen immer, dann kommen wir nicht an hier und schmeiß ich gleich wieder raus hier. Pappalapapp! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Alle die Biografie, beziehungsweise schaut euch alle die Biografie von Konrad Wolf an. Ich war 19. Bis denn. Puppe des Sohn, e del meglio e del vivo, il Puppe des Oberkampf wandelt mit Lipopedes, Popedesir, Popedesson. So, damit ist die Sendung zu Ende. Wir hören uns erst in 14 Tagen wieder. Nächste Woche bin ich leider nicht da. Dann, was singt man dann? Hier, ihr habt ja irgendwie schöne Vorschläge. Sag mir, wo du stehst, finde ich auch nicht schlecht. Naja, oder unser Lied die Ländergrenzen überfliegt. aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt Schluss machen. Ach so, Hausaufgabe. Hier, schönen Song übersetzen. Kinder, machtet mal. Das ist echt prima. Ich will nur noch mal ganz kurz erinnern, wie sich das ungefähr anhören kann. Ich nehme jetzt mal hier gleich, was ist das? Hier, das von Georg. Müssen die anderen nicht sauer sein? Ich sitze morgen in Deiner an der Ecke. Ich warte an der Theke. Super, er spielt auch. Der Mann, speziell gesprochen. Nee, Kaffeehändchen. Er fühlt nur Hartwein. Bevor ich mich beschweren kann, blickt er aus dem Fenster. Macht es mal auch. Wie man es genau macht, weiß ich auch nicht. Aber irgendwie ist es zu machen, ist nicht so schwer. Ein Computer reicht wahrscheinlich. Macht ein MP3 draus und schickt mir das dann kuttner@kuttner.de und dann ist es irgendwie auch hier im Radio zu hören. Ich bin da jetzt nicht so wählerisch. Wobei, das ist natürlich, wenn so tolle Sachen toll sind, dann sind die natürlich besonders toll und dann spiele ich sie natürlich auch besonders gerne. Aber ich finde, hier gilt das olympische Prinzip, Teilnahme entscheidet. Also Hausaufgabe, schön Song übersetzt. Gebt euch Mühe. Ansonsten, wie sieht jetzt ohne ein bisschen singen üben oder was? Ich krieg wahrscheinlich unter die Großen, die wahrscheinlich Kinder hier, wir fahren alle noch zum Grand Prix Chanson d'Eurovision. Fahren wir alle hin und singen schön. Niemand mag mich, drum steh hier allein und räumen wahrscheinlich grenzenlos ab. So, dit war die Sendung von heute. Die nächste Sendung, wie gesagt, in 14 Tagen. Ansonsten der Hardcore Fritz Stimmbruch Chor trifft sich jetzt am folgenden Samstag um 16 Uhr an der Weltzeituhr und organisiert sich irgendwie selbst. Ich finde, das kann aber alles nicht so zentral und autoritär durch mich geschehen. Organisiert euch mal schön selbst. Und wenn ihr denn organisiert seid und gewissermaßen musikalische Qualität vorzuweisen habt, dann kommt ihr hier ins Studio und singt schön Niemand mag mich oder Die Mauer, die Mauer, ja? Ansonsten, das Lied ist von Christian Anders, ist eine Single, die heißt Die Mauer. Auf der Rückseite gibt's Die Mauer praktisch auch nochmal in Englisch, derselbe Song nochmal Englisch eingesungen. Also quasi das, was ihr hier eigentlich immer machen sollt, einen Song übersetzen, hat er da selber gemacht, aber praktisch auf zwei Single-Seiten quasi verteilt. Ich spiele es nochmal kurz an, um mich dann deutlich zu verabschieden, nur dass ihr mal erinnern könnt. Da heißt es The Wall. You and me, oder was? Sing jetzt. Mal sehen, was singt er jetzt? You and I didn't want very much. We wanted us. Us alone. You and I lived for that happy day. Oh, lived for that happy but day. Turned off the storm. Aber das muss man ohne mal in Englisch singen, oder? You are mine. You're the love of my life. Ich warte jetzt bloß mal, die Mauer sind ja drei Silben. The Wall sind ja nur zwei Silben. Mal sehen, wie er das löst. Let her go. But with them it's not the love that comes. So you and me, that just can't be. Oh. Jetzt die Mauer. The Wall. The Wall. Oh, super. The Wall. No understanding at all. The Wall. Ah, no understanding at all. Auch kein schlechter Reim. Hätte Pink Floyd das gewusst. Naja, ist egal. Ich mach mal jetzt hier vom Acker. Tschüss, tschüss, tschüss, tschüss. Schöne... Wie gesagt, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Schöne Treffen, Samstag, 16 Uhr, Weltzeituhr. Und Anja oder Anne oder wer auch immer, sagt mir dann Bescheid hoffentlich, wie es war. Okay, tschüss. Die wollte auch ihre E-Mail-Adresse hier ins Forum eintragen, kuttner.de Forum. Macht sie hoffentlich, dass ihr euch alle nochmal ein bisschen genauer verabreden könnt. Tschüss, tschüss, tschüss, tschüss. Dann sag ich nochmal hier, tschüss, tschüss. Ah ja, hier, hallo, tschüss. Tschüssi, genau, Tschüssikowski. Mensch, Jürgen, hast du schön gemacht. Ja, na, danke schön, super, tschüss. Unser Lied, die Ländergrenzen überfliegt. Freundschaft siegt. Freundschaft siegt. Tschüss, na, wer ist ja auserwählt? Jetzt keine Frage. Hallo? Ja, hier ist Anne nochmal. Anne, tschüssi. Tschüssi, bis Samstag. Genau, tschüss. Na, ich ja nicht. Tschüss. Hau rein. Genau, tschüss. Jetzt kann ich schnell dir nur tschüss sagen. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja, na eben nicht. Tschüss. Happy Birthday Band. Genau, tschüss. Tschüss. Tschüss. Hey. Ah, tschüss. Tschüss. Ja, ich habe noch mal. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. Du bist der Beste, tschüss. Ja, tschüss. Hinter Berg und tiefen, tiefen Tal. Tschüss. Uli, du Sau. Ja, super. Tschüss. Tschüss, tschüss, alle miteinander. Noch. Tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss. Bernd, hab ich liebe dich, liebe dich, ich liebe dich. Ich liebe dich, ich liebe dich. Ich bin ein Kind von dir. Liebe dich. Ja, ich bin ein Kind von dir. Liebe dich. Ich bin ein Kind von dir. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Der Ball war mir gefogen mit Mann. Von Liebe, die Mutter darf ich. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter darf ich. Nun ist die Welt zu trübe, ihr Weg gehört in. Geht ja eigentlich nichts über den guten Schubert, aber um fast 5:05 ist auch mal gut. Night Flight. Mit Martin Böttcher, ich grüße euch. Ein Mann allein im Kampf gegen die Gitarren dieser Erde. Und das werden wir heute nicht so ernst nehmen. Mein Plan sieht ja so.